In meiner Heimatstadt Bremen ist die Malerin Paula Modersohn-Becker eine Berühmtheit. Zu Recht, finde ich. Dass sie so berühmt ist, könnte daran liegen, dass es ein nur ihrem Werk gewidmetes Museum in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz im Herzen der Stadt gibt. Es könnte aber auch daran liegen, dass die Künstlerinnen und Künstler aus Worpswede, einem Dorf in der Nähe von Bremen, ohnehin zum regionalen Erbe gezählt werden. Auch Heinrich Vogeler, Fritz Mackensen oder ihr Mann Otto Modersohn sind sozusagen als Künstler der Stadt adoptiert worden. Es hat aber auf jeden Fall mit einer Wiederentdeckung von Paula Modersohn-Becker in den 80er Jahren zu tun. Da wurde sie neu in den Blick genommen. Als Person, als eine selbstbewusste, junge, manchmal übermütige Frau, die ihren Weg gegen Widerstände sucht, und als Künstlerin, die von der Naturzugewandtheit der Worpsweder den Anschluss an die Fragestellung der zeitgenössischen Malerei in Paris sucht. Seitdem wurde sie von einer breiteren Öffentlichkeit neu und anders gesehen. Zum Beispiel mit ihrem Porträt einer nackten Frau mit ihrem Baby. Da hat sie mutig ein Motiv aufgegriffen, das vorher unschicklich war. Und sie hat es in einer Weise getan, die etwas Grundsätzliches über unser Menschsein, über Frausein ausdrücken will. Das Porträt nimmt vielleicht nicht jeder von vornherein als schön oder naturgetreu wahr. Mir zumindest ist das so gegangen. Man muss ein bisschen hingucken üben, wie man sich ja ohnehin auf die Kunst des 20. Jahrhunderts einlassen muss, sich in anderer Weise einlassen muss, sich auf diese Suche nach Ausdrucksmitteln einlassen muss. Hier gibt's eine Gelegenheit. Lernen Sie Paula Modersohn-Becker kennen in der Langen Nacht von Berit Hempel. Seien Sie gespannt und abonnieren Sie die Lange Nacht als Podcast in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Lange Nacht. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt, unter langenacht@deutschlandradio.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine Lange Nacht über Fürsorge und Menschenwürde. Über die unsichtbare Arbeit, die Menschen für andere und manchmal auch für sich leisten und die nicht gesehen und nicht gewürdigt wird. Bis nächste Woche. Ich bin glücklich. Glücklich. Glücklich. Paula Becker, die später als die Künstlerin Paula Modersohn-Becker berühmt wird, ist 21 Jahre alt, als sie voller Euphorie ihr Glück beschreibt. Im Sommer 1897 lebt sie zum ersten Mal für mehrere Monate in Worpswede und ist überwältigt. Worpswede, ein kleines Dorf im Moor bei Bremen. Ein Ort, der ihr Freiheiten verspricht, sowohl für ihr Leben als auch für ihre Kunst. Doch nach einiger Zeit stößt sie auch hier an Grenzen, spürt Zwänge als Künstlerin und als Ehefrau, geht nach Paris, sehnt sich nach Paris, ist hin und her gerissen zwischen Orten und Menschen. Sie hat 1906 geschrieben an Rainer Maria Rilke einen wunderbaren Satz. Wir haben das mal als Ausstellungstitel genommen. Ich bin ich. Und der geht noch weiter. Ich bin ich und hoffe, es immer mehr zu werden. Das ist ein unglaublich toller philosophischer Satz, der, glaube ich, auf jeden, nicht nur auf junge Frauen, aber überhaupt auf Menschen zutrifft, sich zu erkennen, sich zu entwickeln, wer bin ich eigentlich? Und das hat sie gemacht und sie hat es eben in ihrer Kunst gemacht. Und das hat sie in ihren Selbstbildnissen sehr stark eben auch gemacht. Wer bin ich eigentlich? Sich mit sich zu beschäftigen und sich zu erkennen, wer man ist. Und das ist nach wie vor unglaublich modern. Sie hat sich mit ihrem Körper auseinandergesetzt. Sie hat ihren Körper dargestellt. Sie hat ihren Körper zur Kunst auch gemacht. Das ist auch für viele Künstlerinnen. Wir reden heute von Marina Abramović und anderen, die ihren Körper eingesetzt haben für ihre Kunst. Das hat Paula Modersohn-Becker auch schon gemacht. Deswegen ist sie unglaublich modern. Das Problem ist vielleicht, dass sie weil sie eben so früh gestorben ist und eben in diese Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts oder noch ins 19. Jahrhundert versetzt wird, gedanklich, ist sie so weit weg oder scheinbar so weit weg. Dabei ist sie unglaublich modern und aktuell. Ich bin glücklich. Glücklich. Glücklich. Eine lange Nacht über Paula Modersohn-Becker. Von Berit Hempel. Eine Künstlerin, die mit nur 31 Jahren im Winter 1907 stirbt. Die schwankt zwischen einem geregelten Leben in dem Künstlerdorf Worpswede, das ihr zu Beginn frei erscheint, und einem Leben inmitten der künstlerischen Avantgarde der Metropole Paris. 750 Gemälde und rund 1400 Papierarbeiten hat sie in ihrer kurzen Lebenszeit geschaffen. Viele Porträts von einfachen Menschen auf dem Land, von Kindern und Tagelöhnern, Selbstporträts und Landschaftsdarstellungen. Sehr bekannt ist ein Bild, das Frank Schmidt sehr schätzt und das im Paula-Modersohn-Becker-Museum hängt. Das Bild einer Mutter, die nackt auf der Seite auf einem weißen Laken liegt und vor sich in den Armen ein ebenfalls nacktes Baby hält. Zur Zeit seiner Entstehung, Anfang des 20. Jahrhunderts, ein sehr ungewöhnliches und mutiges Motiv. Paula Modersohn-Becker war eine Frau, die ihren eigenen künstlerischen Weg ging und im Privatleben nach Unabhängigkeit strebte, mit oder trotz Ehemann und Stieftochter. Die einen sehen in ihr ein Opfer des gesellschaftlichen Zwangs ihrer Zeit. Einer Zeit, in der die Freiheit von Frauen stark beschränkt und etwas wie der Besuch einer Kunstakademie von der Zustimmung des Mannes abhängig ist. Andere sehen in ihr eine frühe Feministin, die ihre Erfüllung sucht. Und für Dritte wiederum ist sie eine wichtige Künstlerin, die der Moderne in der Kunst den Weg bereitet. In den 1980er Jahren wird sie wiederentdeckt, bleibt aber nur einem beschränkten Kreis von Menschen eines bestimmten Alters bekannt. Frank Schmidt, Leiter des Paula Modersohn-Becker Museums. Es ist ein bisschen verwunderlich, dass sie gar nicht so bekannt ist, auch gerade bei den jüngeren Menschen, weil eigentlich sind die Themen, die sie hat, auch gerade jüngere Frauen, die vor Entscheidungen stehen, wie sie ihr Leben entwickeln, wie sie sich vielleicht auch durchsetzen in bestimmten Berufen oder Ähnlichem, ist sie wirklich ein großartiges Beispiel. Sie ist keine, so hat sie sich auch nie gesehen, Feministin, so hat sie sich wirklich nicht gesehen. Man kann sie natürlich als ein Beispiel sehen für eine junge Frau, die sich gegen Widerstände, die ja einfach da sind, sie hatte Vorteile sicherlich durch ihre Familie und so weiter, aber sie hatte Widerstände, die sie überwunden hat. Und einfach dieses Ziel zu verfolgen, sich zu erfahren, sich zu erkennen, das ist, glaube ich, nach wie vor unglaublich spannend. Widerstände erfuhr Paula Modersohn-Becker auch in ihrem künstlerischen Schaffen, das sogar ihre Künstlerkollegen in Worpswede kritisch beäugten. Während in Deutschland unter dem letzten Kaiser Wilhelm II. Noch dem Historismus gefrönt, in der Architektur auf die Gotik, den Barock und die Renaissance zurückgegriffen wird und in der Malerei das höchste Ziel die getreue Abbildung der Natur ist, vereinfacht Paula Modersohn-Becker die Form in ihren Bildern, greift auf ägyptische Mumienporträts und japanische Holzschnitte zurück. Ich finde das Interessante an ihrer Kunst, dass es eben keine Kunst ist, die sich einem sofort erschließt. Simone Ewald, Referentin für bildende Kunst und Kunst im öffentlichen Raum in Bremen und Mitglied des Vorstands der Paula Modersohn-Becker Stiftung. Also wo man davor steht und irgendwie überwältigt ist von der Schönheit, sondern dass man sich reinschauen muss und dass ja man auch ein bisschen braucht, um diese Komposition, diese Bildkreation zu verstehen. Und manches bleibt dann doch irgendwie immer ein Geheimnis. Also es gibt ja sehr viel Rätselhaftes auch in dem Werk. Warum halten die Frauen immer eine Blume in der Hand oder die Mädchen? Warum knien Mädchen auf einen Teppich und halten Blumenschalen in der Hand? Und dieses, sage ich mal, letzte Geheimnisvolle, das fasziniert mich auch immer noch nach all den Jahren. Hellwege, ein kleiner Ort östlich von Bremen, 40 Autominuten von der Künstlerkolonie Worpswede entfernt. Jenem Ort, der eine so wichtige Rolle im Leben von Paula Modersohn-Becker spielte. Hier lebt Marina Bohlmann-Modersohn. Die frühere Spiegeljournalistin ist mit dem Künstler Hans Modersohn verheiratet, einem Enkel von Paulas Ehemann Otto Modersohn. Allerdings aus dritter Ehe und deshalb nicht direkt verwandt mit Paula. Denn Otto Modersohn heiratete nach dem Tod Paulas erneut und bekam Kinder, die sich heute, neben anderen, um das Erbe von Paula Modersohn-Becker und Otto Modersohn kümmern. Marina Bullmann-Modersohn sitzt in einem kleinen Nebengebäude aus rotem Klinker in ihrem Büro. Zwischen hellen Fenstern, weißen Wänden und Bücherregalen hat sie eine Biografie über Paula Modersohn-Becker geschrieben, aus der sie die Anfangsszene vorliest. Der 8. Februar 1876 war ein stürmischer Tag. Die königliche Residenzstadt Dresden lag unter dunklen, schnell dahinziehenden Wolken. Schwere Schauer wechselten mit Schneegestöber. Schon seit Tagen war die Elbe vom Sturm aufgewühlt. Eisschollen trieben an ihren Ufern entlang. Das Hochwasser stieg bedrohlich. Rund um die Uhr war Woldemar Becker damit beschäftigt, seinen Leuten Anweisungen zu geben, wie die erst vor kurzem unter seiner Leitung fertiggestellten Bahndämme am Fluss zu schützen seien, die aufgrund des heftigen Wellenschlags an manchen Stellen bereits einzubrechen drohten. Die Lage war heikel. Nicht nur große Summen standen auf dem Spiel, sondern auch der Ruf Woldemar Beckers als Bau- und Betriebsinspektor der Berlin-Dresdner Eisenbahngesellschaft. In der Wohnung der Familie Becker im ersten Stock des Hauses in der Schäferstraße 42 in Dresden-Friedrichstadt wartete die 23-jährige Mathilde Becker unterdessen auf die Geburt ihres dritten Kindes. Die Wehen hatten schon vor Mitternacht eingesetzt und waren in den frühen Morgenstunden so stark geworden, dass sie glaubte, jeden Moment könne das Kind kommen. Pausenlos rüttelte der Sturm an den Fenstern des Eckhauses. Die kleine Flamme in der gläsernen Petroleumlampe flackerte unruhig. Gegen Mittag brachte Mathilde Becker ein Mädchen zur Welt. Sein Name Minna Hermine Paula. Marina Bullmann-Modersohn lehnt sich zurück, will den Worten ihren Raum geben. Irgendwo hat es ein bisschen was Bezeichnendes. Dass es wirklich eine sehr aufregende, stürmische Nacht war und eine schwere Geburt für die Mutter, die sich sehr lange auch nicht richtig erholt hat von dieser Geburt. Also ein schwieriger Einstieg ins Leben. Das Leben der Paula Modersohn-Becker besitzt seine Widerstände. Aber die junge Frau hat auch die Kraft, gegen sie anzugehen, mit ihnen umzugehen, genießt auch Vorteile im Leben. Ihre Ausgangsvoraussetzungen mit einer Familie, die sie im Großen und Ganzen unterstützt, finanziell und ideell, sind gut, auch wenn es Schicksalsschläge gibt. Paula ist 10 Jahre alt, als ihre Cousine beim Spielen stirbt. Jahre später erinnert sie sich in einem Brief an den Dichter Rainer Maria Rilke: Wir konnten uns retten. Dieses Kind war das erste Ereignis in meinem Leben. Mit ihr kam der erste Schimmer von Bewusstsein in mein Leben. Für Marina Bullmann-Modersohn trägt Paula Modersohn-Becker an den Folgen dieses Erlebnisses schwer. Besonders finde ich im Hinblick auf ihre ja, häufig formulierten Todesahnungen, finde ich, ist das auch sehr, sehr aufschlussreich, weil sie waren, ich glaube, zu dritt oder so beim Spielen mit ihren kleinen Cousinen in Hosterwitz, in einer Sandkuhle in der Nähe von Dresden. Und da fiel eben so ein, von der Sandkuhle fiel so ein großes Stück Sand ab und untergrub diese kleine Cousine. Und das hat sie also wirklich hautnah miterlebt. Und ich denke, das ist auch ein Erlebnis gewesen, was sie natürlich sehr intensiv und nachträglich auch erschüttert hat. Nicht? Paula lebt die ersten 12 Jahre ihres Lebens in Dresden. 1888 zieht die Familie nach Bremen, in die Stadt, die ihr später ein eigenes Museum widmen wird. Der Vater arbeitet als städtischer Baurat. Und die Familie lebt in einem großen Haus der preußischen Staatseisenbahn. Die Mutter kümmert sich um die gesellschaftlichen Kontakte zu Kunstinteressierten und Intellektuellen. Auch Paula interessiert sich früh für Kunst, zeichnet selbst viel. Mit tierischen Modellen hat sie allerdings ihre Probleme und klagt 1892 in ihrem Tagebuch: Wenn ich eine Gans halb fertig hatte, legte sie sich hin. Und als ich von einem Pferd gerade den Kopf gezeichnet hatte, wurde es in den Stall geführt. Und so viel Fantasie habe ich natürlich nicht, dass ich mir das Übrige dazu denke. Die Eltern kümmern sich um die Ausbildung ihrer Tochter und der 6 Geschwister. Paula erhält Klavierunterricht, reist als Jugendliche zu Tante und Onkel nach England. Naja, sehr früh unterwegs. Und sie ist ja schon mit 16 nach England geschickt worden, also in das Haus ihrer Tante, ein Gutshaus, wunderbar gelegen in der Nähe von London. Und da sollte sie Englisch lernen und Hauswirtschaft. Und sie hatte ja in Bremen auch schon Zeichenkurse bekommen und hatte sich dann auch in England dort gewünscht, zeichnen zu dürfen. Und das wurde ihr tatsächlich auch ermöglicht. In London zeichnet Paula in bräunlichem Sepiaton zarte Kallablüten und Pflaumenzweige. Licht und Schatten setzt sie gekonnt ein. Die Übergänge sind fein und fließend. Das Verhältnis zur Tante ist nicht einfach, die Stimmung manchmal gereizt. Paula bricht den Aufenthalt frühzeitig ab und reist wieder heim. In Deutschland geht die junge Frau tanzen, spielt Tennis, feiert Feste. Doch die problematische Beziehung zur Tante in England beschäftigt sie weiterhin, und sie schreibt ihr einen Brief. Du hältst mich für äußerst egoistisch. Darüber habe ich so oft nachgedacht und richtig nach dem fürchterlichen Egoismus gesucht. Ich kann ihn nicht finden. Ich habe gefunden, dass ich herrschsüchtig bin und dass ich ganz ans Regieren gewöhnt bin. Aber alle unterwarfen sich mir und weder sie noch ich merkten etwas davon. Ich fand es in der Schule ganz selbstverständlich, dass mein Wort das Durchschlagende war. Paulas Verhältnis zu ihren Eltern ist besser als zur Tante. Vater und Mutter unterstützen die Tochter in ihren künstlerischen Bestrebungen. Sie bekommt erneut Zeichenunterricht. Aber nicht nur das. Mama will mir nun aber so gern zu Modellen verhelfen. Da frug sie neulich Herrn Bischof, als wir gerade beim Tässchen Kaffee gemütlich zusammensaßen, ob ich ihn nicht abzeichnen sollte. Mein Schreck. Aber es half kein beiderseitiges Weigern. Nun habe ich es an mir, die Leute nicht gerade zu idealisieren, vielmehr als das Gegenteil. So habe ich Herrn Bischof so ein wütendes Beamtengesicht gemacht, dass dieser mit rachsüchtigem Gedanken von uns schied. Seitdem zeichne ich mein teures Spiegelbild. Und das ist wenigstens tolerant. Ernst blickt sie in einem Selbstbildnis mit Haarkranz aus dem Bild heraus. Ihr Gesicht wirkt zart, die Nase größer, die Augen kleiner, als man aus späteren Selbstbildnissen kennt. Das Leben der jungen Paula spielt sich hauptsächlich in Bremen ab. Hier begleitet sie ihre Mutter zu Konzerten und zu Ausstellungen. Mal zeigen die Künstler dort Bekanntes, Erwartbares, mal überraschen sie, mal verärgern sie allerdings auch die Bremer und Bremerinnen. In der Bremer Kunsthalle zum Beispiel sorgt eine Künstlergruppe aus einem benachbarten Dorf für Ärger. Worpswede heißt der kleine Ort im Moor, in dem sich einige Künstler niedergelassen haben, um abseits der Kunstakademien mit ihren starren Regeln nahe an der Natur zu arbeiten, Landschaften in ein neues Licht zu setzen. Fritz Mackensen entdeckte den Ort 1884 und junge Kollegen wie Heinrich Vogeler, Otto Modersohn, Hans am Ende folgten ihm und seiner Suche nach neuen Motiven auf dem flachen Land. Motive in den bäuerlichen Menschen, in den Birken und dem Flüsschen Hamme. Nun stellen einige von ihnen in Bremen aus. Paula Becker ist alles andere als verärgert über diese Ausstellung in der Kunsthalle, im Gegenteil. In einem Brief an ihren Bruder Kurt schwärmt sie: Hast du, wo du hier warst, von den Worpsweder Malern gehört? Natürlich. Die haben jetzt ausgestellt und wirklich einige ganz famose Sachen. Du hörtest gewiss von der Heidepredigt, die einer von ihnen, Mackensen, in einem eigens dafür gebauten Glaswagen malte. Die ist ein riesig interessantes Bild. Die Gemeinde sitzt im Freien vor ihrem Priester. Aber wie lebenswahr der Künstler die einzelnen lebensgroßen Gestalten getroffen hat. Die leben alle. Von zwei Malern ist die junge Künstlerin ganz besonders angetan, ohne auch nur einen Hauch von Ahnung davon zu haben, welche bedeutende Rolle sie in ihrem Leben spielen werden. Sonst interessiert mich noch riesig ein Modersohn. Der hat die verschiedenen Stimmungen in der Heide so schön geschildert. Sein Wasser ist so durchsichtig und die Farben so eigenartig. Auch ein junger Bremer, Vogeler, du wirst ihn wohl kennen. Der hat ganz verrückte Sachen gemacht. Er malt die ganze Natur nach der vorraphaelitischen Zeit ganz stilisiert. In unserem modernen Jahrhundert kann man über solche Späße nur noch den Kopf schütteln. Paula Becker ahnt zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, wie sehr der Ort Worpswede und die Künstler dort ihr Leben beeinflussen werden. Wie sehr die Künstler nach ihrem frühen Tod dafür sorgen, dass ihr Werk bekannt wird. So bekannt, dass für ihre Kunst in Bremen ein eigenes Museum gebaut wird. Es wird das erste sein, das einer Künstlerin gewidmet ist. Frank Schmidt, der Direktor dieses Museums, sitzt in der Kunstwerkstatt an einem langen Tisch, umgeben von Farbtöpfen, von Zeichnungen aus vorherigen Kunstkursen und von Plakaten. Ja, wir sind im Paula Modersohn-Becker Museum in der Böttcherstraße in Bremen und ich bin Direktor des Museums. Ein Museum, das 1927 gegründet wurde, erbaut wurde, eröffnet wurde. Erbauer, Mäzen war Ludwig Roselius und der Architekt Bernhard Höttger war mit Paula Modersohn-Becker auch bekannt, befreundet und hat dann eben dieses Gebäude hier errichtet als erstes Museum für eine Malerin. Überhaupt. Etwas versteckt zwischen Marktplatz und Weser liegt der rote Backsteinbau mit dunklen Fensterrahmen, eisernen Geländern und roten und blauen Glaslinsen in den Wänden. Der Bau gehört zu dem Ensemble Böttcherstraße. Zum Zeitpunkt seiner Entstehung galt das Ensemble, das aus mehreren Gebäuden besteht, als Sinnbild für moderne Architektur. Jahre später wird es von Adolf Hitler unter Denkmalschutz gestellt. Als abschreckendes Beispiel für misslungenes Bauen. Heute ist die Straße ein Touristenmagnet mit einer Bonbonmanufaktur, Teeladen, einem Schmuckgeschäft und ähnlichem Kunstgewerbe für Besucher. Hier hat das Museum seinen Sitz, zugleich aber auch eine der Künstlerin nahestehende Stiftung. Simone Ewald ist Referentin für bildende Kunst und Kunst im öffentlichen Raum beim Senator für Kultur der Freien Hansestadt Bremen. Vorher war sie Geschäftsführerin der Paula Modersohn-Becker-Stiftung und ist heute Mitglied des Stiftungsvorstands. Die Aufgabe der Stiftung ist die Verwaltung, die Bewahrung und Verwaltung des künstlerischen und persönlichen Nachlasses von Paula Modersohn-Becker. Und dazu kommen eben halt noch persönliche Fotos, persönliche Gegenstände aus dem Nachlass, zum Beispiel die berühmte Bernsteinkette, die Sie halt auch an dem Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag sehen. Simone Ewald hat sich lange mit der Künstlerin beschäftigt, vor allem mit der Zeit in Paris. Ab 1900 reist Paula Modersohn-Becker mehrfach in die Stadt der künstlerischen Avantgarde und lebt dort für mehrere Wochen bis Monate. Hat die Bremer Kunsthistorikerin ein Lieblingsbild, vielleicht aus der Pariser Zeit? Ein Lieblingsbild? Muss ich mir eben kurz überlegen. Eigentlich nicht, es gibt so viele tolle Bilder. Aber es gibt eins, vielleicht, wo ich heute Morgen noch drüber nachgedacht habe, das ist ein stehendes, krankes Mädchen im weißen Kleid und ein zweites Mädchen, das auf einem Stuhl daneben sitzt, legt den Arm um dieses kranke Mädchen. Das ist ein großes, monumentales Bild aus dem Spätwerk von 1906-7. Das hängt gerade in London in der National Gallery. Und an diesem Bild gehen viele Menschen immer vorbei. Und ich finde das aber total faszinierend, weil das einen ganz komplizierten Bildaufbau hat. Und das ist einfach Wahnsinn, wie dieses Bild aufgebaut ist. Also so flächig, wie diese Formen und Farben ineinander greifen. Auch dem Museumsdirektor Frank Schmidt fällt es nicht leicht, ein Lieblingsbild zu benennen. Schwierig. Das wechselt so ein bisschen. Ein Bild, wo ich wirklich finde, da ist sie wirklich ganz großartig, das ist die liegende Mutter mit Kind. Das ist ein unglaublich starkes und mutiges Bild, wo sie wirklich auch aus der Tradition sich herausbewegt und einen ganz neuen Typus schafft als noch wirklich junge Künstlerin. Das finde ich beeindruckend, wo einfach eine Mutter, eine nackte liegende Mutter, ihr Kind vor sich nackt im Arm hat. Und sowas hat es vorher einfach noch nicht gegeben. Welchen Weg ging Paula Modersohn-Becker, um Bilder zu schaffen, die heute noch die Menschen beeindrucken? Ein Blick zurück. Frauen ist es im 19. Jahrhundert verboten, als Schülerinnen in Kunstakademien ausgebildet zu werden. Diese Lehrstätten sind Männern vorbehalten. Deshalb besuchen angehende Künstlerinnen private Malschulen oder nehmen Unterricht bei Künstlern. Paula Becker studiert in Berlin, im Verein der Berliner Künstlerinnen und Kunstfreundinnen. Besucht die Porträtmalklasse der schwedisch-deutschen Malerin Gina Borg. Paula zeichnet Landschaften, Hauswände mit Fenstern und Türen, skizziert Figuren. Sie strengt sich an, doch zufrieden ist sie mit den Ergebnissen nicht. Dieses Verschmelzen finde ich das Schwerste. Ich zeichne noch jeden Schatten zu ausgeprägt. Ich bringe noch zu viel Unwichtiges auf das Papier, statt das Wichtige mehr herauszubringen. Dann bekommt die Sache erst Leben und Blut. Meine Köpfe sind noch zu hölzern und unbeweglich. Vater Becker unterstützt zwar die Bestrebungen seiner Tochter, sorgt sich aber dennoch um deren Zukunft. Fragt sich, wie sie sich denn später, trotz einer abgerungenen Lehrerinnenausbildung, versorgen kann. Er notiert im Juli 1896 in sein Tagebuch: Was soll aus Paula werden? Auch sie ist und bleibt unselbstständig und hat nicht die Energie, aus sich selbst etwas zu schaffen und sich selbstständig zu machen. Aber Paula hat schon eine Idee, was sie machen möchte. Marina Bohlmann-Modersohn zitiert die Künstlerin: Es gibt nur eine einzige Sache und das ist meine Malerei. Die will ich machen. Ich will nicht irgendwo in irgendwelchen Haushalten erstmal mir ein bisschen Geld verdienen und dann sehen, wie es mit der Malerei abends wird. Das geht nicht. Und diese Entschiedenheit, dieser Wille, das ist so eine Voraussetzung, die wünscht man sich. Dieses auch Nein sagen können. Dieses Nein sagen können in Situationen, wo sie genau weiß, dass sie auf Kritik stoßen wird, dass man sie auch nicht versteht, dass man sie auch als teilweise auch arrogant oder überheblich bezeichnen würde. Und dennoch hat sie es gemacht. Vater und Tochter haben zwar unterschiedliche Vorstellungen von dem zukünftigen Lebensweg Paulas, aber sie bleiben in engem Kontakt, tauschen sich aus, in vielen Briefen. Paula schickt ihrem Vater Zeichnungen und Skizzen von männlichen Akten, in einen Mantel gehüllte Frauen, nachdenkliche Gesichter. Der Vater, gelernter Ingenieur, kommentiert: Trotz aller kleinen Schwächen muss ich dir aber das Zeugnis geben, dass du recht fleißig gewesen bist und Fortschritte in den einzelnen Köpfen nicht zu leugnen sind. Wenn du so fortfährst, wirst du es gewiss noch zu einer Fertigkeit bringen und immer mehr Herrin des Materials und der Form werden. Woldemar Becker schreibt tatsächlich Herrin des Materials. Die Tochter ist begeistert von ihrem Tun. Ihr Lieben, dass ich das haben darf. Dass ich ganz im Zeichnen leben darf. Es ist zu schön. Wenn ich es nur zu etwas bringe. Aber daran will ich gar nicht denken. Das macht mich nur unruhig. Und zwei Monate später hebt sie die Bedeutung von kreativen Orten hervor. Es gibt nichts Schöneres, als ein Atelier zu betreten. Dann bekomme ich viel frömmere Gedanken als in der Kirche. Mir ist dann innerlich so still und groß und wunderschön zumute. Es hingen famose Sachen im Atelier, Porträts und Landschaften. Eine große, einfache Auffassung in jedem Bild und doch nicht manieriert. Fein, fein. Im Sommer 1897 ist es endlich soweit. Nachdem Paula einen Tag in Worpswede verbringt, reist sie erneut in das kleine Dorf, mit dem Ziel, dort gleich einige Wochen zu leben und zu arbeiten. Der Ort versetzt sie in eine ganz besondere Stimmung. Oft klingt es leise, traumverloren, märchenhaft. Das nenne ich meine versunkene Glockenstimmung. Oft laut und fein und groß. Dann möchte ich auf einem hohen Berge stehen und möchte laut, laut schreien. Da ich das aber nicht kann, bin ich innerlich und äußerlich ganz still. Es ist, als ob ich nicht lebte. Oder als ob nur meine Seele lebte. Das ist sehr, sehr schön. Man wagt sich kaum zu rühren, um den Zauber nicht zu verscheuchen. Es ist wie die Berge in Abendstimmung. Das war ja immer mein Schönstes, wenn sie groß und ernst still dalagen. Und dann muss ich jetzt auf einmal wieder an meine schönen Stunden auf meinem Stein am Wasserfall denken. Da saß ich wie ein Kind und dachte nur an den blauen Himmel und die weißen Wolken. Sommer 1897. Paula Becker in Worpswede schreibt in ihr Tagebuch: Ich bin glücklich. Glücklich. Glücklich. Heute habe ich mein erstes Plein Air-Porträt in der Lehmkuhle gemalt. Ein kleines, blondes, blauäugiges Dingelchen. Es stand zu schön im gelben Sand. Es war ein Leuchten und Flimmern. Mir hüpft das Herz. Menschen malen geht doch schöner als eine Landschaft. Merkt ihr, dass ich nach einem langen, fleißigen Tage todmüde bin? Aber innerlich so friedlich, fröhlich. Worpswede, Worpswede. Versunkene Glockenstimmung. Birken. Birken, Kiefern und alte Weiden. Schönes braunes Moor. Köstliches Braun. Die Kanäle mit den schwarzen Spiegelungen. Asphaltschwarz. Die Hamme mit ihren dunklen Segeln. Es ist ein Wunderland. Ein Götterland. Ich habe Mitleid mit diesem schönen Stück Erde. Seine Bewohner wissen nicht, wie schön es ist. Man sagt es ihnen, sie verstehen es nicht. Paula packt ihre Staffelei ein, ihre Farben und geht in die Natur. Setzt sich ans Ufer des kleinen Flusses Hamme. Blickt zu den schlanken Birken mit der hellen Rinde. Worpswede, Worpswede, du liegst mir immer im Sinn. Das war Stimmung bis in die kleinste Fingerspitze. Deine mächtigen, großartigen Kiefern, meine Männer nenne ich sie, breit, knorrig, wuchtig und groß. Und doch mit den feinen, feinen Fühlfäden und Nerven drin. So denke ich mir eine Idealkünstlergestalt. Und deine Birken, die zarten, schlanken Jungfrauen, die das Auge erfreuen. Mit jener schlappen, träumerischen Grazie, als ob ihnen das Leben noch nicht aufgegangen sei. Sie sind so einschmeichelnd, man muss sich ihnen hingeben, man kann nicht widerstehen. Einige sind auch schon ganz männlich, kühn, mit starkem, geraden Stamm. Das sind die modernen Frauen. Und ihr Weiden, ihr alten, knorrigen Stämme mit silbrigen Blättern. Ihr rauscht so geheimnisvoll und erzählt von vergangener Zeit. Ihr seid meine alten Männer mit den silbrigen Bärten. Ja, ich habe Gesellschaft genug. Meine ganz eigene Gesellschaft. Wir verstehen uns gegenseitig sehr gut und nicken uns oft liebe Antworten zu. Leben. Leben. Leben. Die Künstlerin ist voller Taten und Schaffensdrang. Sogar nachts malt sie im hellen Mondenschein. Zusammen mit ihrer Freundin Paula Ritter besucht sie im Dorf die Künstler in ihren Ateliers, wird von Heinrich Vogeler zu einer Kahnfahrt auf der Hamme eingeladen, lauscht seinem Gitarrenspiel. Und sie trifft auf einen Mann, der sie sehr beeindruckt. 24.07.1897. Dann ist da noch der Modersohn. Ich habe ihn nur einmal gesehen und da auch leider wenig gesehen und gar nicht gefühlt. Ich habe nur in Erinnerung etwas Langes in braunem Anzug mit rötlichem Bart. Er hatte so etwas Weiches, Sympathisches in den Augen. Seine Landschaften, die ich in den Ausstellungen sah, hatten tiefe, tiefe Stimmung in sich. Heiße, brütende Herbstsonne oder geheimnisvoll süßer Abend. Ich möchte ihn kennenlernen, diesen Modersohn. Paula Becker ist in Aufbruchsstimmung. Dabei sind die realen Lebensbedingungen Ende 1897 ganz anders als hoffnungsvoll. Denn der Vater wird entlassen. Das Geld ist knapp. Was wird nun aus seinen Töchtern? Der Vater schreibt an seine Tochter: Meine Mittel gehen zu Ende und ich kann euch nicht mit den Kleinigkeiten erfreuen, die ich euch sonst gewährte. Ihr Großen müsst euch jetzt selbst durchs Leben helfen. Natürlich ist es noch zu zeitig, schon jetzt dafür Schritte zu tun, aber behalte es im Auge, dass du im Juni eine Stelle annehmen musst und ziehe Erkundigungen ein, wie du dich am besten selbstständig machen kannst. Du bist tapfer genug, um nicht kleinlich den Mut zu verlieren. Also Courage und vorwärts. Eine Frau ohne Mann, ohne familiäre finanzielle Unterstützung. Eine schwierige Situation Ende des 19. Jahrhunderts. Aber Paula lässt sich nicht unterkriegen. Unbeirrt hält sie an ihrer Vorstellung von einem Künstlerinnenleben fest. Ich will mich schon durchs Leben schlagen. Mir ist auch nicht bang davor. Und da gab es ja nur diese Mutter, die immer so ein bisschen sehr temperamentvolle und ideenreiche Frau. Und die sagt, ach, das irgendwie kriegen wir das schon hin. Und ich versuche nochmal irgendwo ein bisschen Geld zu kriegen und Geld zu bekommen und die anzupumpen. Und die Verwandten müssen helfen. Es war ein sehr starker Zusammenhalt innerhalb der Verwandtschaft. Schier unglaublich, aber wahr. Eine überraschende Erbschaft rettet Paula. Und sie kann ihren Weg weitergehen. Vorerst allerdings in Berlin als Schülerin verschiedener Maler. Die junge Künstlerin stürzt sich in die Arbeit, zeichnet Akte von Männern und Frauen. Mir vergeht die Zeit wie im Traum. Ich zeichne tüchtige Kontur. Manchmal geht es mir durch die Seele, als ob ich die Form schon ein wenig fester packen könnte. Das macht mich sehr froh. Beim Zeichnen selbst überkommt mich so ein friedliches Behagen. Heute hatten wir eine alte Frau mit feiner Schädel- und Halsform. Da war es mir ein stilles Vergnügen, den kaum merklichen Biegungen der Linien mit den Augen zu folgen. Mein Leben ist so schön. Schließlich geht es nach dem Besuch verschiedener Malklassen in Berlin mit einem Onkel auf eine Reise durch Norwegen. Paula ist begeistert von der Landschaft, den hohen Bergen, den tiefen Fjorden, den dunklen Wäldern. Da sitzt man so zwischen all dem mächtigen Gebrause und der Leidenschaft des Elements, ganz still und klein und fühlt es doch in sich klopfen. Die Natur begeistert die Künstlerin. 1898 zieht sie aufs Land. An den Ort, der ihr Leben fortan prägen wird. Im September kommt sie in Worpswede an, begleitet von ihrem Bruder Kurt. Kurt und Paula besuchen gleich am Nachmittag den eleganten Heinrich Vogeler. Neben dem Künstler Fritz Mackensen ist Heinrich Vogeler eine der zentralen Figuren in Worpswede. Vogeler, dem Jugendstil verschrieben, ist dabei, einen alten Bauernhof umzubauen, der zum Zentrum der Künstler und Künstlerinnen wird. Bis ins letzte Detail, den Türgriff, das Besteck und die Stühle, gestaltet der Künstler das Haus in seinem Sinn. Auch seine spätere Frau wird von ihm entworfene Kleider tragen. Für Paula ist Worpswede eine Art Märchenwelt, die real geworden ist. 7.9.1898. Mein erster Abend in Worpswede. In meinem Herzen Seligkeit und Frieden. Um mich herum die köstliche Abendstille und die vom Heu durchschwängerte Luft. Über mir der klare Sternenhimmel. Da zieht so süße Seelenruhe ins Gemüt und nimmt sanft Besitz von jeder Faser des ganzen Seins und Wesens. Und man gibt sich hin, der großen Natur, voll und ganz und ohne Vorbehalt, und sagt mit offenen Armen, nimm mich hin. Und sie nimmt uns und durchsonnt uns mit ihrem Übermaß voll Liebe, dass solch ein kleines Menschenkind ganz vergisst, dass es von Asche sei, dass es zu Asche werde. Sie richtet diese Zeilen an ihre Tante und, obwohl gerade angekommen, wirft sie ihren Blick schon auf ein entfernteres Ziel. Ich genieße mein Leben mit jedem Atemzug. Und in der Ferne glüht, leuchtet Paris. Ich glaube wirklich, dass sich mein sehnlichster Wunsch verwirklichen wird. Doch zuerst einmal ist die Künstlerin frisch in Worpswede angekommen. Wieder sucht sie in der Natur ihre Motive. Aber auch die Menschen dort sind ein wichtiges Motiv für Paula. Der Dichter Rainer Maria Rilke beschreibt die Worpsweder so. Etwas von der Traurigkeit und Heimatlosigkeit ihrer Väter liegt über ihnen. Das Lächeln der Mütter geht nicht auf die Söhne über, weil die Mütter nie gelächelt haben. Alle haben nur ein Gesicht, das harte, gespannte Gesicht der Arbeit. Das Herz liegt gedrückt in diesen Körpern und kann sich nicht entfalten. Modelle für Paulas Bilder gibt es genug in dem kleinen Ort. Sie geht zum örtlichen Armenhaus. Hier findet sie, gegen Bezahlung, Kinder als Modelle, Männer und Frauen. Sie studiert sie in Akten, zeichnet stillende Mütter, eine Bäuerin, die eine Astgabel auf der Schulter trägt, alte Frauen, die in die Ferne blicken. Morgens zeichne ich die Frau Meier aus den Rusch. Sie hat 4 Wochen gesessen, weil sie und ihr Mann ihr uneheliches Kind schlecht behandelt haben. Eine strotzende Blondine, ein Prachtstück der Natur. Sie hat einen leuchtenden Hals in der Form der Venus von Milo. Sie ist sehr sinnlich. Die Künstlerin sieht Gesichter, die von Leben gekennzeichnet sind. Von einem Leben, das nicht leicht ist und sich von ihrem eigenen mit ihrer gut situierten Familie in Bremen stark unterscheidet. Paula trifft Vollwaisen, Besenbinder und Bettler. Berührungsängste hat sie keine. Man bekommt hier draußen die lutherische Sprache. Man hört die derben Volksausdrücke, die eine Sache klipp und klar beim Namen nennen. Wenn die Alte an meinem Arm bis vor die Tür gegangen ist, dann sagt sie, »Nu muttig erst Preußen gorn« oder »Nu muttig min Vater laten«. Das Röcklein geschürzt und ich entfleuche keusch. Paula Becker malt viele dieser Menschen. Von der Seite, von vorne, mit runden schwarzen Hüten, Blumen vor der Brust oder kleinen Hasen im Arm. Für Frank Schmidt sind ihre Bilder keine Porträts im klassischen Sinn. Das ist kein Porträt. Ich habe nicht ein Porträt von einem Menschen, der mir da begegnet, sondern in diesem Menschen sehe ich den Menschen an sich, die Menschheit an sich oder einen Typus des Menschen. Das hat sie, glaube ich, eher interessiert. Wenn sie Porträts malt, dann sind das ja auch immer wieder überzeichnete Porträts. Paulas Lehrer ist Fritz Mackensen, berühmt und geachtet zu seiner Zeit, bekannt für seine naturgetreue Abbildung. Paula ist eine von mehreren Schülerinnen, zeichnet mit Kohle lebensgroße Akte, ungewöhnliche Formate. Mackensen korrigiert ihre Arbeiten und erinnert sich Jahre später, »Sie malte hier auch gleich tüchtig drauf los, obgleich ihr der feste Grund für das Können, das Gefühl für das Organische und die Beherrschung der Form vollständig fehlte. Da musste ich ihr denn auch gleich eine große Enttäuschung bereiten.« Aber die hat bald die Notwendigkeit einer Wandlung erkannt und hat sich mit einer Energie in das Studium des Kopfes und Aktes gestürzt, die mich in Erstaunen versetzte. Ihr Lehrer Fritz Mackensen hat ja immer gesagt, die Natur ist unser Lehrmeister, daran müssen wir uns halten. Betont Simone Ewald. Und da kommt es ja auch schon zum Konflikt. Paula Modersohn-Becker ist ja 1898 nach Worpswede gegangen, um eben bei Fritz Mackensen eine sogenannte Korrektur zu bekommen. Und es gibt die Geschichte von Ottilie Reiländer, Sie erzählt, dass Fritz Mackensen ins Atelier kam und sich angeschaut hat, was Paula Modersohn-Becker gezeichnet hat. Da stand halt eine Aktzeichnung auf der Staffelei und er fragt sie, sehen Sie das wirklich so? Und dann sagt sie erst ja und dann nein. Und da merkt man schon, dass sie was anderes wollte. Also nicht einfach diese Natur abbilden, realistisch zu malen, sondern dass sie was Tiefergehendes erreichen wollte mit ihrer Kunst, dass sie das Wesen zeigen wollte, was Inneres, was sich eben einfach nicht durch eine realistische Abbildung darstellen lässt. Paula ist nicht allein unter den Künstlern in Worpswede. Auch andere Frauen sind hier, um zu lernen. Eine von ihnen ist Clara Westhoff, eine vielversprechende Bildhauerin, deren Leben durch die Heirat mit dem Dichter Rainer Maria Rilke allerdings eine andere Wendung nehmen wird. Doch noch ist sie mit Feuereifer dabei, ihren künstlerischen Weg zu gehen und trifft auf eine Frau, die ihr zur Freundin werden wird. Es war Paula, die im Malkittel und ohne Hut in meinem Atelier auf dem Podium saß, das für die Modelle bestimmt war, und erzählte, dass sie Schülerin von Mackensen geworden sei, der auch mich im Zeichnen und Malen unterrichtete. Sie hatte sich für ihren Haushalt einen kupfernen Kessel reparieren lassen, den sie gerade abgeholt hatte und während sie mir bei der Arbeit zusah, auf dem Schoß hielt. Er hatte die Farbe ihres schönen, reichen Haares, das in der Mitte gescheitelt, locker zurückgelegt und in drei großen Rollen tief im Nacken ausgestreckt war, so dass es in seiner Schwere als ein Gegensatz wirkte gegen das leichte, helle Gesicht mit der schönen, geschwungenen, eingezeichneten Nase, das sie mit einem genießerischen Ausdruck wie über eine Oberfläche hinaufhob und aus dem einen die sehr dunklen, blanken Augen klug und belustigt anfunkelten. Paula ist ebenfalls von Clara Westhoff beeindruckt. Da ging mir heute ein Licht auf bei Fräulein Westhoff. Die hat jetzt eine alte Frau modelliert. Innig, intim. Ich bewundere das Mädel, wie sie neben ihrer Büste stand und sie antönte. Die möchte ich zur Freundin haben. Groß und prachtvoll anzusehen ist sie. Und so ist sie als Mensch. Und so ist sie als Künstlerin. Wir sind heute auf dem kleinen Prietschlitten den Berg hinuntergesaust. Das war eine Lust. Das Herz lachte und die Seele hatte Flügel. Die beiden Frauen werden Freundinnen, sind albern, haben Spaß. Als sie voller Übermut allerdings die Kirchenglocken läuten, die nicht beim Kirchgang, sondern auch bei Feuergefahr erklingen, müssen sie zur Strafe die Säulenkapitelle im Inneren der Kirche ausschmücken. Diese Strafarbeit ist heute noch zu sehen. Worpswede, das Dorf im Teufelsmoor, ist klein. Die Anzahl der Künstler und Künstlerinnen begrenzt. Immer wieder trifft Paula auf den Maler Otto Modersohn, der zusammen mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter in dem Ort lebt und wirkt. Modersohn aber hat mir riesig gefallen. Durch und durch fein und gemütlich und mit einer Klangfarbe, zu der ich mein Geiglein auch spielen kann. Er ist mir schon so lieb aus seinen Bildern. Ein feiner Träumer. Neulich war Modersohn da. Der hat mir so viel Liebes über meine Sachen gesagt, dass ich fast gar nicht mehr glaubte, dass es meine Sachen waren. Das war lieblich. Gerade Modersohns Urteil ist mir sehr viel wert. Hinterher zwar bekommt man doch wieder einen kleinen Jammer aus Furcht vor Größenwahn. Die Furcht vor Größenwahn ist unbegründet, denn der nächste Dämpfer folgt schnell. Zusammen mit Clara Westhoff und einer dritten Künstlerin stellt Paula Studien in einem Kabinett in der Bremer Kunsthalle aus. Doch ihre Blätter kommen bei den Bremern nicht gut an. Sie können wenig anfangen mit der flächigen Malerei der Paula Becker, dieser neuen Art der Malerei, die nicht ausschließlich auf Schönheit und Anmut zielt, sondern auf das Wesen der Menschen. Kurz vor Weihnachten muss sie eine vernichtende Kritik in der Weser-Zeitung lesen, verfasst von dem Kunstkritiker Arthur Fittger. Unsere heutigen Notizen müssen wir leider beginnen mit dem Ausdruck tiefen Bedauerns darüber, dass es so unqualifizierten Leistungen wie den sogenannten Studien von Maria Bock und Paula Becker gelungen ist, den Weg in die Ausstellungsräume unserer Kunsthalle zu finden. Ja, dass man ihnen ein ganzes Kabinett eingeräumt hat. Dass so etwas hat möglich sein können, ist sehr zu beklagen. Für die Arbeiten der beiden genannten Damen reicht der Wortschatz einer reinlichen Sprache nicht aus, und bei einer unreinlichen wollen wir keine Anleihen machen. Hätte eine solche Leistungsfähigkeit auf musikalischem oder mimischem Gebiet die Frechheit gehabt, sich in den Konzertsaal oder auf die Bühne zu wagen, es würde alsbald ein Sturm von Zischen und Pfeifen dem groben Unfug ein Ende gemacht haben. Museumsdirektor Frank Schmidt schränkt Fittgers Kritik an der Künstlerin seines Hauses ein. Das war 1899, da war sie wirklich noch Schülerin bei Mackensen. Und es war sowieso erstaunlich, dass ein Direktor der Kunsthalle in Bremen junge Studentin Marie Bock und Clara Rieke Westhoff und sie eben da ausstellt und denen ein Forum bietet. Und Fittger hat sich darüber aufgeregt, dass einfach Schülerinnen, die also noch gar nicht fertig sind mit ihrer Ausbildung, dass die also in dieser Kunsthalle einen Ort bekommen, wo andere gestandene Künstler sozusagen eigentlich ausstellen sollten. Und dann ist sie am 1. Januar des Jahres 1900 nach Paris gefahren. Also eigentlich in der Nacht 1899 ist sie losgefahren und 1900 am 1. Januar ist sie in Paris angekommen. Tolles Datum, um für eine junge Künstlerin, jetzt gehe ich meinen Weg, ich gehe nach Paris, und das macht man am ersten Tag des neuen Jahrhunderts, finde ich großartig. Es zeigt aber eben auch ihren Wunsch, immer weiter zu gehen, kompromisslos. Paula notiert am Vorabend ihrer Reise: Silvesternacht um 2:30 Uhr trete ich die große Reise an. Das wird ein lieblich Stündlein geben, wenn ich diesen Bremer Staub von den Füßen schüttle. Hurra! Also, im neuen Jahr werde ich in diesem großen Sündenloch von Paris oft an ihr liebes, stilles Häuslein denken. Also nochmals auf ein frohes Wiedersehen. Nach ihren ersten Jahren in Bremen, England, Berlin und Worpswede reist Paula Modersohn-Becker nun endlich nach Paris. 23 Jahre alt ist sie, als sie sich auf den Weg in die künstlerische Metropole macht, die so ganz anders ist als Worpswede. Der Nachtexpress zwischen Bremen und Paris braucht 17 Stunden. Und Paula taucht ab in eine andere Welt. Kunsthistorikerin Simone Ewald. Sie ist denn zuerst immer in einem Hotel abgestiegen und hat sich dann eine kleine Atelierwohnung gesucht, die es ja in Paris damals zuhauf gab. Es sind ja im 19. Jahrhundert zum Beispiel auf dem Montparnasse ganze Häuserblöcke entstanden für Künstler und wo man sich dann halt auch für einige Monate einmieten konnte. Das sind dann so Einzimmerwohnungen gewesen, wo man schlafen und auch arbeiten konnte. Paris um 1900. Die französische Hauptstadt hat sich, vielleicht auch wegen ihrer preiswerten Zimmer für Künstler, zur avantgardistischen Metropole entwickelt und hängt Berlin und München als wichtige kulturelle Zentren ab. Neue Kunstströmungen brechen sich hier Bahn, werden in den Ateliers weiterentwickelt, vor den Besuchern vor Ort ausgebreitet, die zum Teil mit großer Begeisterung reagieren. Vor allem die Besucher und Besucherinnen, die selber Künstler sind, wie Paula. Ich bin in Paris. Ich liebe die Farbe und sie muss sich mir geben. Und ich liebe die Kunst. Ich diene ihr auf Knien. Und sie muss die meine werden. Das ist ja auch das Attraktive gewesen an Paris, dass man wirklich neue Kunst kennenlernt, dass man Kunst abseits der Konvention entdeckt. Und das ist ja zum Beispiel auch was, was sie an Rodin so geschätzt hat. Sie sagt, er kümmere sich nicht um die Konvention. Na, so muss man arbeiten. Nicht irgendwie dem Publikum sich andienen, sondern seinen eigenen Weg finden, um eben zu ganz neuen Ausdrucksformen der Kunst zu kommen. Auguste Rodin, der außergewöhnliche Bildhauer, der neue Themen und Formen findet. Der Hafenarbeiter mit gebrochener Nase ebenso in Bronze gießt, wie Bürger einer Stadt, die nicht repräsentativ und stolz dastehen, sondern um Hilfe zu flehen scheinen. Für Paula Becker ein Vorbild auf der Suche nach dem eigenen Ausdruck. Sie schreibt ihrem Vater Anfang 1900: Ich muss doch meinen Weg weitergehen. Da wenn ich erst was kann, dann wird's besser. Ihr scheint mir's zwar nicht zuzutrauen, aber ich. Paula Becker besucht unterschiedliche Kurse. Manche nur für Frauen, andere auch für Männer. Und trifft auf Menschen, die sie in Worpswede nicht kennengelernt hätte. Morgens mit den Weiblein, abends mit den Männlein. Zwischen den Weiblein morgens gibt es viele raue Haare und ungeputzte Stiefel. Einige kluge Köpfe und wenig Talent. Sie arbeiten mehr wie das Herdenvieh, ohne Ahnung, worauf es ankommt. Abends um 7 bei den Männlein geht's noch komischer zu. Gibt es da komische Gestalten? Eigentlich vernünftig, wie bei uns zu Hause, sieht kein einziger aus. Samtanzüge, lange Haare, Hemdärmel, Handtücher als Schlipse. Und andere kleine Eigenheiten haben diese angehenden Künstler aufzuweisen. Was bei den Männern etwas raudihaft wirkt, wirkt bei den Mädchen gleich so unschön. Wir haben es, glaube ich, doch schwerer. Trotz allem ist das Leben schön und ich fühle das und komme auch mit meiner Kunst weiter und bin froh. Sie ist ja auch ein sehr geselliger Mensch gewesen. Man muss sich das ja vorstellen, die sind ja alle jung gewesen, Anfang 20, kommen aus aller Herren Länder da nach Paris, besuchen die Akademien, um zeichnen und malen zu lernen. Und da gab es natürlich auch vielfältige Anknüpfungspunkte. Also Emil Nolde hat sie da ja zum Beispiel auch kennengelernt, der ja auch als junger Künstler hin ist. Und sie hat schon Kontakte geknüpft zu anderen Künstlerinnen und Künstlern, aber sie ist eben auch eine, sag ich mal, Eigenbrötlerin gewesen und eine sehr fleißige Arbeiterin. Also sie ist ja dann auch wirklich früh aufgestanden, um zum Unterricht zu gehen, um die Museen zu besuchen, um die Galerien zu besuchen, um Künstler, andere Künstler im Atelier zu besuchen und auch wieder um in ihrem Atelier zu arbeiten. Platz für enge und tiefe Freundschaften ist da allerdings nicht. Also Freundschaften in dem Sinne nicht, aber sie ist ja sehr, sehr umtriebig gewesen und ja auch sehr, sehr mutig. So, also sie ist schon auch auf Künstler, Künstlerinnen zugegangen, die sie bewundert hat und wo sie auch den Austausch gesucht hat. Trotz aller positiven Energie, die die junge Frau durch den Paris-Aufenthalt erfährt, zweifelt sie immer wieder an sich und an ihrer Kunst. Es sind deprimierende Phasen, aus denen sie aber auch wieder herausfindet. Ich fühle mich erstarken und weiß, dass ich durch den Berg hindurchkomme und über ihn hinweg. Und wenn ich ihn erst hinter mir liegen habe, werde ich mich einen Augenblick umschauen und sagen, das war nicht leicht. Wohl werden vor mir neue Berge liegen, aber das ist ja gerade das Leben. Und dazu hat man seine Kräfte. Wie sehr ich diesem Pariser Aufenthalt innerlich dankbar bin. Eigentlich ist es nur ein fortgesetztes Worpswede. Ein stetes Arbeiten und Denken an die Kunst. Aber mir haben sich neue Perspektiven aufgetan, Ergänzungen und Erläuterungen zu dem Alten. Und ich fühle, dass es etwas wird. Thank you. Die Beziehung zu Verwandten und Freunden aus der alten Heimat ist der jungen Frau wichtig. Sie schreibt Briefe, auch an Otto Modersohn, den Künstlerkollegen aus Worpswede, mit dem sie sich über den französischen Impressionisten Claude Monet, den Maler der Seerosen, der Kreidefelsen und von Notre Dame austauscht. Sie fragten, was ich zu Monet sagte. Mag ich nicht. Monet gehört ja auch zu denen, die die letzten Konsequenzen aus dem Naturalismus ziehen, die mit der Uhr in der Hand ihre Bilder malen, draußen, ich meine, genau Tag und Stunde wechseln und nicht länger wie halbe Stunden malen, weil sich die Sonne zu sehr gedreht hat. Es ist eine Kunst, wenn auch tüchtig in Hinsicht auf Beobachtung, doch völlig äußerlich, mich gänzlich kalt lassend. Der Maler Paul Cézanne beeindruckt sie. Seine Stillleben mit Äpfeln und Birnen, seine französischen Landschaften. Also er hatte eine Einzelausstellung, die eigentlich schon vorbei war. Und es standen aber noch Bilder auf dem Boden in seiner Galerie. Und Paula Becker damals ja noch ist in diese Galerie gekommen und hat sich diese Bilder, durfte sie umdrehen, die halt eben mit dem Rücken zum Raum standen, hat sie umgedreht und sagt ja später, das war halt wie ein Gewitter, diese Begegnung mit Cézanne. Und ich denke, von ihm hat sie diese Idee, dass man eben gar nicht unbedingt realistisch malen muss, also dass man nicht die Natur abbilden muss, sondern dass man als Künstler auch die Freiheit hat, diesen Natureindruck in eine ganz eigene Bildkonstruktion zu übersetzen. Neben der bildenden Kunst sind auch noch andere Dinge für Paula Becker wichtig, wie Marina Bohlmann-Modersohn anführt. Aber ganz wichtig, glaube ich, war auch für sie die Lektüre von Nietzsche. Ich glaube, dass Nietzsche einen sehr, sehr großen Einfluss auch auf sie hatte. Zarathustra hat sie gelesen und Zarathustra so als Beispiel des Menschen, der sagt, alles Große kann nur in der Einsamkeit passieren und nur in der Distanz und nur indem ich mich abkehre von allem. Und ich denke, dass sie das schon auch, also wenn auch unterbewusst, schon auch sehr beeinflusst hat, diese Lektüre von Nietzsche und sich nicht irgendwie vereinnahmen lassen, sondern sich trennen und wissen, wohin der Weg geht. Also in ihrer ganzen fordernden Art auch, die sie ja sehr entwickelt hat. Paula Becker hat gute und schlechte Phasen. In ihren schlechten Phasen ist Paula zerrissen, befindet sich zuvor auf Höhenflügen, fällt tief und leidet unter ihrem vermeintlichen Unvermögen. Wenn ich erst malen kann. Vor 4 Wochen wusste ich genau, was ich wollte. Ich sah es innerlich vor mir, ging damit herum wie eine Königin und war selig. Jetzt sind wieder Schleier gefallen. Graue Schleier und verhüllen mir die Idee. Ich stehe als Bettler vor der Türe, fröstelnd und flehe um Einlass. Geduldig, Schritt für Schritt zu gehen, ist schwer. Sie schwankt in ihren Stimmungen ja auch ganz, ganz stark. Also es ist wirklich dieses sehr euphorische Moment, sehr häufig auch in der ganzen Pariser Zeit. Und dann plötzlich überkommt sie wieder ein Gefühl der Einsamkeit, was grenzenlos ist und wo sie sich auch fragt, kann ich das überhaupt durchhalten? Also es ist ja nicht so, dass es kontinuierlich eine kreative Stimmung ist. Und das in ihrer letzten Pariser Zeit spitzt sich das ja auch noch mal zu. Da hat sie ja alles hinter sich gelassen und ist auch streckenweise sehr unglücklich. Also man würde immer sagen, diese starke Frau und diese willensstarke Frau. Aber natürlich hat die auch ihre ganz großen Zusammenbrüche gehabt. Nicht? Ganz, ganz selbstverständlich. Künstlerisch steht Paula Becker allein da, als Einzelgängerin, ohne Verbündete in Paris und auch ohne Verbündete in Worpswede. Heinrich Vogeler, Fritz Mackensen und all die anderen Künstler stehen nicht an ihrer künstlerischen Seite. Museumsdirektor Frank Schmidt. Die wussten natürlich alle, dass sie Malerin ist, aber das Werk wahrgenommen haben auch Vogeler und die anderen nicht. Ihr Mann hat das natürlich gesehen, aber erst nach ihrem Tod sind diese anderen Künstler vor Ort eben damit konfrontiert worden und waren begeistert. Aber zu Lebzeiten haben sie das gar nicht gesehen. Und sie wollte es auch nicht zeigen, weil sie gemerkt hat, das ist eine ganz andere Kunstauffassung. Und wenn man sich anschaut, was Vogler gemacht hat und was sie gemacht hat, da sind auch Welten dazwischen. Die haben sich geschätzt, aber da sind trotzdem Welten dazwischen. Und das meine ich mit diesem Kompromisslosen, was sie hatte. Künstlerische, aber auch persönliche Nähe findet sie bei Otto Modersohn und seiner Frau. Sie ermutigt Anfang Mai 1900 das Paar, endlich einmal nach Paris zu reisen. Liebe Frau Modersohn, kommen Sie mit. Hier gibt es so wundervoll Schönes zum Lachen. Ich möchte es Ihnen so gerne alles zeigen. Das Schönste für mich sind die Franzosen. Jetzt fühle ich, wie wir in Deutschland noch lange nicht genug losgelöst sind, nicht über den Dingen stehen und noch zu viel an der Vergangenheit kleben. Ich fühle jetzt Liebermann, Mackensen und Konsorten. Sie alle stecken noch zu sehr im Konventionellen, unsere ganze deutsche Kunst. Ich halte überhaupt mehr von einem freien Menschen, der die Konvention bewusst von sich tut. Ich meine, er muss sie besessen haben und sich in ihr in Selbstzucht und Maß geübt haben. Dann kann er sich von ihr abwenden. Frau Modersohn ist krank, lehnt eine Reise ab. Aber ihr Mann kommt. Zusammen mit den Künstlerkollegen Fritz Overbeck und seiner Frau. Und mit Marie Bock, die auch in Worpswede arbeitet. 31.05.1900. Ich freue mich so riesig, dass Sie kommen. Das wird ein Fest. Und dann schütteln wir selbander den Pariser Staub von den Füßen und kehren heimwärts. Und das wird dann noch schöner. Ihnen, liebe Frau Modersohn, einen schönen Gruß. Ich gucke schon immer aus nach Rosen, von denen ich Ihnen so gerne wieder eine Nase voll schicken möchte. 1900 ist das Jahr der großen Weltausstellung in Paris, auf der sich die unterschiedlichen Länder präsentieren. Die Gruppe wandelt unter dem gläsernen Dach des Grand Palais, besucht das Skulpturenatelier von Rodin. Eine traurige Nachricht unterbricht den heiteren Aufenthalt abrupt und ändert die Pläne der Gruppe, vor allem die von Otto Modersohn, wie Marie Bock schreibt. Ganz plötzlich ist Frau Modersohn gestorben. Der arme Mann ist mit den anderen nach Hause gereist. Nachdem er sie Jahre hindurch voll rührender Selbstopferung gepflegt hatte, war der Himmel so grausam, sie ihm in seiner Abwesenheit zu nehmen. Überstürzt reist Otto Modersohn ab. Paula Becker, 24 Jahre alt, fühlt sich hingezogen zu dem 11 Jahre älteren Mann und drückt im Juli, kurz nach dessen Abreise, ihre Gefühle in einem Gedicht aus. Ich lausche in die dunkle Ecke meiner Kammer. Wie große, stille Augen schaut es wieder. Wie große, weiche Hände, die mir den Scheitel streicheln. Und Segen fließt durch jede Ader meines Seins. Das ist der Friede, der hier bei mir wohnet. Zur Seite brennt vertraulich mir die Lampe, schnurrt wie im Traum an ihrem Lied des Lebens. Aus dem Gedämmer schimmern weiße Blumen. Sie zittern schauernd, denn sie ahnen Zukunft. Mit leichtem Flügelschlag umkreist die Fledermaus mein Lager. Und meine Seele schaut des Lebens Rätsel, zittert und schweigt und schaut. Und neben meinem Lager surrt die Lampe ihr Liebeslied. Auch Otto Modersohn spürt eine Nähe zu der jungen Künstlerin, ohne dabei mit allem einverstanden zu sein, was sie tut und denkt. Zuweilen reagiert er sogar ablehnend und notiert aufgebracht im Juli 1900, kurz nach dem Tod seiner Frau, in sein Tagebuch: Gestern bei Paula Becker und seitdem bin ich mit ihr völlig fertig. Sie ist viel zu ultramodern, frei bis zum Exzess, verbildet. Teils haben ihre Eltern so auf sie gewirkt, teils ihr späteres Leben in den Kunststädten, besonders Paris, ohne dass sie sich jetzt kein Leben mehr denken kann. Keine Spur Naives hat sie. In der Kunst verstehen wir uns zwar, aber im Leben nie. Sie kennt keine kleinen, naiven Freuden und sie sieht alles vom großen Pariser Standpunkte. Der große Pariser Standpunkt, meint er damit eine neue Art der Kunst, des Denkens, des Lebens? Paula Becker kehrt nach Worpswede zurück. Und sie macht sich, 24 Jahre jung, Gedanken über ihren Tod. Es sind die Todesahnungen, die Marina Bohlmann-Moderson bereits angesprochen hat. Mir kamen heute beim Malen die Gedanken her und hin. Und ich will sie aufschreiben für meine Lieben. Ich weiß, ich werde nicht sehr lange leben. Aber ist das denn traurig? Ist ein Fest schöner, wenn es länger ist? Und mein Leben ist ein Fest. Ein kurzes, intensives Fest. Unterdessen gehen die Auseinandersetzungen zwischen Paula Becker und Otto Modersohn weiter. Otto Modersohn schreibt Anfang August 1900 in sein Tagebuch: Gestern mit Paula Becker. Wieder die unfruchtbarsten Reden gehalten. Wir sind meilenweit auseinander in unseren Ansichten über das Leben und Menschen. Ich werde eine Wiederholung in Zukunft meiden. Oh, diese unfruchtbaren Gespräche. Kompliziert in ihrer Philosophie, sprachlich. Ich will jetzt nichts mehr davon hören. Und dann geschieht es doch. Äußerlich reizvoll, anmutig, kräftig, gesund, energisch. Gewandt, geschickt, nicht verlegen. Selbstständig, graziös, weiblich. Ein künstlerischer Mensch. Nur 3 Monate nach dem Tod von Helene Modersohn verloben sich Paula Becker und Otto Modersohn. Heimlich. Otto Modersohn notiert am 12. September knapp: Ausflug. In der Nacht verlobt. Er schwärmt aber auch im September des gleichen Jahres: Meine Liebe ist ganz wunderbar. Welche köstlichen Seiten hat Paula für mich? Dieser Trieb zum Geistigen, Künstlerischen, Fantasievollen, Koloristischen. Oh, wie ist es mir lieb. Das feuert mich an, belebt mich, begeistert mich. Musik, Literatur, Malerei, Natur. Alles ist ihre Liebhaberei. So muss meine Frau sein. Die kleinen Sorgen des Lebens dürfen nicht so großen Raum haben. Immer das Große, Feine, Köstliche lieben und suchen. So passen wir im Innersten zusammen. So leben wir dasselbe und vertiefen uns gegenseitig, helfen uns über das Kleine hinweg. Zwei Menschen, die miteinander ringen, kommen zusammen und bilden mit anderen Künstlern und Künstlerinnen den Kern der Worpsweder Künstlerkolonie. Gemeinsam mit Heinrich Vogeler und dessen Frau, mit Marie Bock, Clara Westhoff und mit Rainer Maria Rilke, der oft zu Besuch kommt, genießt die Gruppe das Leben in Worpswede. Sie treffen sich regelmäßig in dem umgebauten Bauernhof von Heinrich Vogeler, musizieren, lauschen Lesungen, diskutieren. Familie nennt sich die Gruppe, die da regelmäßig in Vogelers Barkenhof zusammenkommt. Der Dichter Rainer Maria Rilke ist im Spätsommer 1900 begeistert. Eigentlich ist es ein Märchen. Ich sitze in einem ganz weißen, in Gärten verlorenen Giebelhaus unter schönen und würdigen Dingen. Und am 7. Tag empfange ich im weißen Saal bei 12 Kerzen, die in hohen silbernen Leuchtern stehen, die ernsten Männer der Gegend und sehr schöne, schlanke Mädchen in Weiß, die, wenn ich sie bitte, Leier spielen und singen und sich zusammensetzen in feinen Empire-Stühlen und die vornehmsten Bilder sind und der köstlichste Überfluss und die süßesten Stimmen dieser flüsternden Zimmer. Als wir eben in der dunklen Diele standen und uns aneinander gewöhnten, kam Clara Westhoff. Sie trug ein Kleid aus weißem Batist ohne Mieder im Empire-Stil, mit kurzer, leicht unterbundener Brust und langen, glatten Falten. Um das schöne, dunkle Gesicht wehten die schwarzen, leichten, hängenden Locken, die sie, im Sinn des Kostüms, lose lässt zu beiden Wangen. Das ganze Haus schmeichelte ihr. Alles wurde stilvoller, schien sich ihr anzupassen. Und als sie oben bei der Musik in meinen riesigen Lehnstuhl lehnte, war sie die Herrin unter uns. Ich sah sie an diesem Abend wiederholt schön. Clara Westhoff und der Dichter Rainer Maria Rilke werden ein Paar. Paula indes zweifelt schon kurz nach der Verlobung an ihrer Liebe zu Otto Modersohn. Ich habe über uns beide nachgedacht und habe es beschlafen. Und nun kommt mir Klarheit. Wir sind nicht auf dem richtigen Wege, Lieber. Doch nur wenige Wochen später, im Oktober, schwärmt sie wieder von ihrem Verlobten. Er ist wie ein Mann und wie ein Kind, hat einen roten Spitzbart und zarte, liebe Hände und ist 17 Zentimeter größer als ich. Er hat eine große Intensität des Gefühls. Daraus besteht eigentlich der ganze Mensch. Kunst und Liebe, das sind seine beiden Stücklein, die er geigt. Er hat eine ernste, fast schwermütige Natur, bei einer großen Freude an Sonnenschein und Frohsinn. Ich kann ihm viel sein. Das ist ein wundervolles Glück. In der Kunst verstehen wir uns sehr gut. Der eine sagt meist, was der andere empfindet. Ich will auch meine Kunst nicht an den Nagel hängen. Wir wollen nun vereint weiterstreben. Vereint, ja. Aber Paula will dabei nicht ihr künstlerisches Ziel aus den Augen verlieren. Ich will meine Junggesellenzeit noch recht zum Lernen wahrnehmen. Denn dass ich mich verheirate, soll kein Grund sein, dass ich nichts werde. So zwei sich lieben von ganzem Herzen. Sie können ertragen der Trennung Schmerzen. So zwei sich lieben von ganzer Seele. Sie müssen leiden des Himmels Befehle. So zwei sich lieben mit Gottes Flammen, geschieht ein Wunder und bringt sie zusammen. Für Mai 1901 ist die Hochzeit geplant, mit einem gewissen Abstand zum Tod von Otto Modersohns erster Frau. 3 Monate vor der Heirat erhält Paula von dem Vater noch einen Brief mit mahnenden Worten. Deine Pflicht ist es, ganz in deinem zukünftigen Manne aufzugehen, ganz nach seiner Eigenart und seinen Wünschen dich ihm zu widmen, sein Wohl immer vor Augen zu haben und dich durch selbstsüchtige Gedanken nicht leiten zu lassen. Es wird dir das gewiss in den meisten Fällen leicht sein, weil du Otto wirklich liebst und mit ihm in den meisten Ansichten übereinzustimmen scheinst. Aber es werden solch auch Fälle vorkommen, wo es dir schwerfallen wird, dich ihm unterzuordnen, dich seinem Willen zu beugen. Dann erst wirst du wirkliche Prüfungen bestehen und hoffe ich, dass du dann immer durch Liebe geleitet den Ton und das Wort findest, welches zur Übereinstimmung führt. Jeder von euch hat seine Vorzüge, seine Fehler, weil ihr auch bloß Menschen seid. Die Aufgabe der Frau ist es aber, im Eheleben Nachsicht zu üben und ein waches Auge für alles Gute und Schöne in ihrem Mann zu haben und die kleinen Schwächen, die er hat, durch ein Verkleinerungsglas zu sehen. Paula schreibt daraufhin an ihren zukünftigen Mann Otto: Komisch, dass gleich von Anfang der Ehe wir Frauen es sind, denen die Proben auferlegt werden. Ihr Männer dürft einfach so bleiben, wie ihr seid. Na, ich nehme euch das ja auch nicht übel. Denn ich mag euch ja sehr gerne leiden. Ich gehe jetzt in seinem Haus aus und ein und wir machen zusammen Pläne, es umzugestalten. Und dazwischen zwitschert unser kleines Mädchen und lacht und lacht. Und dann umschlingen wir uns alle drei und singen einen frohen Indianergesang. Paula genießt die Zeit mit Otto und dessen kleiner Tochter aus der ersten Ehe. Tagsüber widmet sie sich ihrer Arbeit, zieht sich in ihr Atelier zurück, zeichnet Musikanten und tanzende Frauen. Und dann hat sie Otto Modersohn geheiratet. Und das war für sie ja auch wieder ein Schritt, die Möglichkeit, also sie hat ihn sicherlich geliebt, aber es war natürlich auch die Möglichkeit, einem sehr gut situierten Künstler, der gut verdient hat, zu haben, der einerseits eben ihr die Möglichkeit gegeben hat, sich rein der Malerei zu widmen und andererseits eben auch das akzeptiert hat, dass sie nicht im Haushalt war, dass sie nicht irgendwie den Braten gemacht hat und so weiter, sondern dass sie morgens bis abends ins Atelier gegangen ist. Ich finde, eine Frau muss anregen, auch ein geistiges Leben führen. Nicht bloß im gewöhnlichen Sinn Frau sein für Haus und Kind. Die furchtbar ordentlichen, geregelten Ehen ohne Freiheit, Witz und Unternehmungen sind langweilig. Es war ja zum Glück so, dass Otto Modersohn sehr bekannt war und sehr gut verkaufte, also sich wirklich eine Hauswirtschafterin leisten konnte, die alles tat. Und wir wissen ja, dass Paula einen sehr strengen Tagesablauf hatte und sehr sich verlassen konnte darauf, dass zu Hause alles, das Mittagessen auf dem Tisch kam, wenn sie aus ihrem Atelier kam. Und dann gab es einen kleinen Kaffee und dann verschwand sie wieder in ihr Atelier. Und abends kam sie nach Hause und dann haben sie zusammen Abendbrot gegessen. Heute würde man sagen, ach, die hat es ja ziemlich gut gehabt. Also das würden wir uns alle wünschen, dass da jemand kommt. Ich kann in mein Büro gehen und dann ich komme zurück und ich weiß, die Kartoffeln dampfen auf dem Herd. Also wunderbar. Und das war ihr alles, glaube ich, gar nicht so ganz klar. Also sie war da sehr privilegiert. Anders auch als eine Clara Westhoff, die ja wirklich, wirklich hat schuften müssen. Otto Modersohn hingegen unterstützt seine Frau, auch als sie weiterhin nach Paris fährt. Er hat ihr die Reise nach Paris ermöglicht, alleine als Frau in dieser Zeit. Also diese Unterstützung hat sie erfahren. Normalerweise Künstlerinnen, die geheiratet haben, haben dann vielleicht noch am Wochenende, sag mal, malen dürfen. Aber die mussten dann Kinder, Haushalt und so weiter. Das war die Priorität. Und dann, wenn sie noch Zeit hatten, durften sie weiter malen. Das ist ja das Schicksal von vielen Künstlerinnen. Das Schicksal auch von Künstlerinnen in Worpswede. Dem Ort, an dem sich die Künstler von der traditionellen Kunst abwenden und neue Wege gehen wollen. Nur in der Kunst oder auch im Privatleben. Drei der Frauen dort sind im Herbst 1901 schwanger. Und Paula notiert: Nun gibt es schon ganz lange drei junge Frauen in Worpswede. Und gegen Weihnachten kommen die Kindlein. Ich bin noch nicht reif dazu. Ich muss noch ein wenig warten, auf dass ich herrliche Frucht trage. Clara Westhoff hat nun einen Mann. Ich schien zu ihrem Leben nicht mehr dazuzugehören. Daran muss ich mich erst gewöhnen. Ich sehne mich eigentlich danach, dass sie noch zu meinem gehöre, denn es war schön mit ihr. Auch ihrem Mann fällt die Veränderung der Künstlerin Clara Westhoff auf. Und Otto Modersohn schreibt Ende Oktober 1901 in sein Tagebuch: Gestern Abend mit Paula bei Rilkes. Auf was für ungesunden Wegen wandelte der? Und wie ist seine Frau in dieser kurzen Zeit ins Gegenteil gewandelt? Wie hat sie ihre ganze Individualität eingebüßt? Das ist ein Jammer. Wo sie vor einem Jahr tobte, zwanglos und ungeschlachtet, da sitzt sie nun, ein Vogel, dem man die Flügel geschnitten, still in ihrem Sessel, in einem kühl, äußerst pedantisch, übermäßig ordentlichen Zimmer, wo man die Gegenstände, alle blank, kahl, sofort zählen kann. Und der aufmerksame Ehemann bemerkt auch, dass Paula bei den Künstlerkollegen im Ort keine Anerkennung findet. Gestern bei Heinrich Vogeler kam manches zur Sprache, war nicht so erfreulich. Paula scheint er auch gar nicht zu verstehen. Neulich war er bei ihr und sagte zu ihren Arbeiten nichts. Und jetzt meinte er, einer Frau müsste die Kunst sehr klein erscheinen. Sie müsste eben nur Frau sein. Paula sieht er nicht als Malerin an. Sie geht unbeirrt ihren Weg trotz der Widerstände, die sie natürlich hatte. Von Seiten der Gesellschaft, auch der Familie sicherlich. Trotzdem ist sie ja unterstützt worden. Auch das Bild hat sich ja geändert. Es hatte sich früher so eingeprägt, Otto Modersohn hätte sie irgendwie nicht beachtet oder hätte sie unterdrückt. Und wir wissen aus den Briefen, aus den Tagebüchern, auch aus seinen, weiß man einfach, dass das absolut nicht stimmt. Das ist eigentlich ein falsches Bild, das in einer früheren Biografie über die Künstlerin stand. Und das hat sich einfach perpetuiert. Jeder schreibt davon ab und es wird immer wieder neu erzählt, aber es ist eben falsch. Er hat sie sehr geschätzt. Er hat sicherlich ab und zu versucht, korrigierend einzugreifen. Er war ja auch Künstler. Aber letzten Endes hat er erkannt, hat ihr Talent erkannt und hat gesehen, was für eine große Künstlerin sie ist. Ein Jahr nach der Hochzeit ist Paula Modersohn-Becker trotzdem ernüchtert von der Ehe. Ostersonntag 1902 setzt sie sich vor ihr Tagebuch und zieht Bilanz. Es ist meine Erfahrung, dass die Ehe nicht glücklicher macht. Sie nimmt die Illusion, die vorher das ganze Wesen trug, dass es eine Schwesterseele gäbe. Man fühlt in der Ehe doppelt das Unverstandensein, weil das ganze frühe Leben darauf hinausging, ein Wesen zu finden, das versteht. Und ist es vielleicht nicht doch besser ohne diese Illusion, Aug in Auge einer großen, einsamen Wahrheit? Dies schreibe ich in mein Küchenhaushaltebuch am Ostersonntag 1902, sitze in meiner Küche und koche Kalbsbraten. Im Sommer reist sie mit Otto nach Amrum, fährt von dort aus weiter nach Berlin, schaut sich Ausstellungen an, auch in Kassel und Dresden, und arbeitet anschließend unter neuen Einflüssen in ihrem eigenen Atelier. versucht die Form von 5 Kindern, die auf einer Wiese sitzen, aufs Papier zu bringen. Otto ist von ihrer Kunst begeistert. Ganz famos ist das Streben mit meiner lieben Paula. Sie hat Witz, Geist, Fantasie. Sie hat einen prächtigen Farbensinn und Formensinn. Wenn sie weiterkommt im Intimen, ist sie eine superbe Malerin. Keiner kennt sie, keiner schätzt sie, das wird anders werden. Ich dagegen wirke leicht zu niedlich, nett, angenehm und so etwas. Während mein Ideal Größe ist. Verreist Otto zum Beispiel nach Münster zu seinen Eltern, genießt Paula die Zeit allein, weiß ihren Mann aber in ihrem Rücken und schreibt ihm: Ich schwelge darin, schwelge in meiner Einsamkeit, deiner Liebe gedenkend. Aber sie zieht sich denn doch immer weiter zurück, also immer weiter zurück aus diesem Wolfsweder Künstlerkreis und arbeitet ganz für sich alleine im Atelier, sodass ja nach ihrem Tod erstmals zutage kommt, was sie eigentlich alles gemalt hat. Und dass ja selbst Otto Modersohn und Heinrich Vogelaar und auch Clara Rilke-Westhoff überrascht sind, was da eigentlich alles im Shop steht an ihren Werken. Auch die Beziehung zu ihrem Ehemann Otto wird komplizierter. Sowohl im privaten als auch im künstlerischen Austausch. In der ersten Zeit haben sie sich bereichert. Sie haben ja jeden Abend sich getroffen, um über ihr Tagwerk zu sprechen, um ihre Bilder zu diskutieren, um ja ihre Bildideen zu besprechen. Und das ist mit Sicherheit sehr, sehr anregend für beide gewesen. Das merkt man auch und das spürt man auch in diesen Briefen aus dieser Zeit. Und es kommt aber auch dann im Laufe der Zeit immer wieder zu Auseinandersetzungen. Paula Modersohn-Becker ist ja auch eine sehr ungnädige Kritikerin gewesen. Das merkt man dann ja auch. Da zeigt er ihr zum Beispiel Werke, die er mit neuen Stiften gemacht hat, gemalt hat. Und ja, sie kritisiert ihn halt gnadenlos in Grund und Boden, wo er ziemlich geknickt ist. So von daher, denke ich, sind sie auch in ihrer Kritik auf Augenhöhe. Also sie ist auch nicht gerade zimperlich gewesen. Im ersten und zweiten Jahr der Ehe bleibt Paula Modersohn-Becker in der Nähe ihrer Familie in Worpswede. Doch im Februar 1903 zieht es sie erneut nach Paris. Deutschland reicht nicht. Sie ist eine sehr aufmerksame Beobachterin der Kunst ihrer Zeit gewesen, ist auch in Deutschland gereist, hat sich Museen angeschaut. Aber als sie in Paris war, 4-mal insgesamt in Paris, ist sie immer wieder in Ausstellungen gegangen, ist in die Galerien gegangen. Also sie kannte die zeitgenössische Kunstproduktion, kannte natürlich Gauguin, Van Gogh und so weiter, aber auch Dinabi beispielsweise, Vuillard, Bonnard, Denis, hat sie sehr bewundert. Das hat sie alles dort verfolgt. Und hat sich vor diesem Hintergrund eben da so einen ganz eigenen Stil angeeignet, den es so in Deutschland zu der Zeit eben noch nicht gegeben hat. Sie war eigentlich so ein bisschen so eine Künstlerin zwischen den Zeiten, wenn man so will. Die Malerin schaut sich aktuelle Ausstellungen an, sieht japanische Malerei, geht im Louvre an altägyptischen Mumienporträts vorbei, deren Formensprache sie in ihre Bilder aufnehmen wird. Sie kopiert Werke der Frührenaissance wie die von Giovanni Bellini, zeichnet Flachreliefs aus Java ab und ägyptische Skulpturen wie die eines sitzenden Hofbeamten. Zum Beispiel diese flächige Anlage der Bildkonstruktion in japanischen Holzschnitten, das ist ja auch was, was wir dann bei Paula Modersohn-Becker wieder treffen in den Gemälden. Und die Mumienporträts sind so wichtig für die Porträts, die sie ab 1903 schafft. Es gibt ja damals um 1903 im Louvre ein paar altägyptische Mumienporträts aus der Oase von Fayum, die ja über 2000 Jahre alt sind und immer noch so faszinierend frisch aussehen. Und auf der einen Seite ganz einfach gemalt sind, das schreibt sie ja, wie sind diese antiken Porträts so einfach gemalt, aber sie haben trotzdem so was ja, Eindringliches, dass man auch meint, man erfährt auch etwas über die Persönlichkeit des oder der Porträtierten. Und da gibt es einfach einige Kniffe, also künstlerische Vorgehensweisen, die sie halt übernimmt in ihren Porträts. Zum Beispiel, dass sie den Porträtierten keine Pupillen malt. Also es ist nur die dunkle Iris. Und dadurch bekommen die Porträtierten gleich schon so einen jenseitigen Eindruck, dass sie nicht unbedingt lebendig wirken. Ja? Normalerweise malt man ja in der Iris auch so einen Lichtpunkt. wo sich denn die Feuchtigkeit drin spiegelt. Und das vernachlässigt sie halt. Und dadurch bekommt das Ganze schon so etwas Maskenartiges. Ich glaube, sie hat sich nicht für ägyptische Kunst an sich interessiert, sondern sie ist da hingegangen und hat in den Formen, in den Figuren, das waren ja Skulpturen auch, die sie da interessiert haben, das hat sie interessiert, weil sie da etwas gefunden hat, diese einfache Form, die große, einfache Form, vielleicht auch das in Anführungszeichen, wie man es damals genannt hat, naive, primitive, hat sie interessiert. Warum hat sie sich für Rousseau, der Zöllner, der gehörte ja zu dieser Künstlergruppe der Naiven, der Primitiven, der sogenannten Primitiven, dafür hat sie sich interessiert. Und das verbindet sich ja eben mit Picasso, Braque und den anderen, die eben auch danach geschaut haben, die nach was Neuem gesucht haben, nach dem vielleicht etwas Ursprünglichem gesucht haben. Und das entsprach eher ihrem Kunstverständnis. Mich packte die große Merkwürdigkeit dieser Dinge. Mir erscheint unsere Kunst noch viel zu konventionell. Sie drückt sehr mangelhaft jene Regungen aus, die unser Inneres durchziehen. Das scheint mir in der altjapanischen Kunst mehr gelöst. Der Ausdruck des Nächtlichen, des Grauenhaften, des Lieblichen, Weiblichen, des Koketten. All dies scheint mir auf eine kindliche, treffendere Weise gelöst zu sein, als wir es tun würden. Auf das Hauptsächliche das Gewicht legen. Ihre Lieben, vor allem Otto, daheim zu wissen, gibt ihr trotz aller Entfernung Kraft. Weißt du, dass ich dich im Hintergrunde weiß, das macht mir meinen Aufenthalt so voller Ruhe. Die künstlerischen Impulse in Paris sind das eine. Auf der anderen Seite will der Aufenthalt finanziert werden. Die Miete, die Farben, die Modelle. Es gab so einen Modellmarkt, da ist man hingegangen und hat gesagt, ich möchte heute ein Modell haben. Und dafür hat man dann einen Preis ausgehandelt und hat ihn zu sich ins Atelier genommen. Lebende Modelle, und es wird berichtet und wird immer erzählt, die italienischen Modelle waren die günstigeren. Es gab also Modelle au chapeau, die hatten einen Hut auf, die waren etwas teurer. Und die also au chevaux, also die nur die Haare und ohne Hut hatten, die waren etwas günstiger. Das Leben in Paris bringt Paula Modersohn-Becker an die Grenzen ihrer finanziellen Mittel. Sie musste das Atelier bezahlen, sie musste die Modelle, die Farben alles bezahlen, musste da ihren Lebensunterhalt ja irgendwie bestreiten, essen und so weiter. Also sie musste auch ein bisschen nach dem Geld schauen. Manchmal hat sie sich auch, sie wollte Hintergründe bei Stillleben zum Beispiel haben für bestimmte Szenarien und hat sich dann irgendwelche Stoffe zum Beispiel kommen lassen oder hat sie mitgenommen und hat was gemalt und dann hat sie sie zurückgebracht und hat gesagt, sie passen doch nicht bei mir rein. Also war schon da auch recht finderisch, um Geld zu sparen. Nur wenige Wochen verbringt die Künstlerin diesmal in Paris, kehrt im März nach Worpswede zurück und denkt mit positiven Gefühlen an ihr Leben dort. Als sie in Bremen weilt, schreibt Paula ihrem Mann einen sehnsuchtsvollen Brief. Ich danke dir für deinen lieben Brief und habe ein ganz krankes Verlangen nach unserem kleinen, stillen Haus und dem Gärtelein. Ich liebe dich herzinniglich und danke dir aus tiefstem Seelengrunde, dass du Otto Modersohn aus Worpswede bist. So muss die echte Liebe sein. Rein, lautere Seelengemeinschaft. Dann bleibt man im Gleichgewicht. Dann bleibt die Liebe immer neu, immer erhebend, beglückend, beseligend. Man profaniert und brutalisiert so leicht in der Kunst und in der Liebe. Aber der Ehemann klagt auch über seine Frau. Geistige Interessen hat Paula mehr als genug. Sie malt, liest, spielt etc. Der Haushalt geht auch ganz gut. Nur das Familiengefühl, das Verhältnis zum Haus ist zu gering. Ich hoffe, dass das noch besser wird. Nie könnte sie versimpeln. Nur etwas mehr zusammen und miteinander möchte ich unser Leben haben. Dann wäre es ideal. Mit ihrer Kunst stößt sie weiterhin auf Unverständnis bei ihren Kollegen und Kolleginnen in der Künstlerkolonie. Auch bei ihrem Mann. Sie hasst das Konventionelle und fällt nun in den Fehler, alles lieber eckig, hässlich, bizarr, hölzern zu machen. Die Farbe ist famos, aber die Form, der Ausdruck, Hände wie Löffel, Nasen wie Kolben, Münder wie Wunden, Ausdruck wie Kretins. Sie ladet sich zu viel auf. Zwei Köpfe, vier Hände auf kleinster Fläche, unter dem tut sie's nicht. Und dazu Kinder. Rat kann man ihr schwer erteilen, wie meistens. Otto Modersohn ist ja auch jemand, der oft ja sehr hin und her gerissen war. Und das spiegelt sich halt auch in solchen Zitaten. Das ist natürlich auch eine Auseinandersetzung zwischen zwei Künstlergenerationen oder zwei völlig unterschiedlichen künstlerischen Auffassungen. Das zwiespältige Verhältnis der Eheleute zueinander, die Suche nach Nähe oder nach Distanz, formuliert Paula 1904 in einem Brief an ihre Schwester. Es ist so merkwürdig. Ich freue mich jedes Mal, wenn Otto und ich getrennt sind. Schließlich, im Winter 1904, zieht es Paula wieder nach Paris. Raus aus dem dunklen Worpswede im Winter, in die frühlingshafte Stadt. Heiligabend schreibt sie: Sein definitives Ja hat Otto mir zwar nicht gegeben, aber er merkt doch, dass ich so große Sehnsüchte nach Paris habe, dass man ihnen keinen Wall entgegensetzen kann. Und dann ist meine Ehe ja auch so. In vielen kleinen Dingen gebe ich nach. Und wird es mir auch nicht schwer nachzugeben. In einigen großen Dingen könnte ich fast nicht nachgeben, wenn ich es auch gern wollte. In diesem Fall will ich natürlich nicht gern. Paula Modersohn-Becker ist glücklich in Paris und lässt es ihren Mann in Briefen spüren. Ich küsse dich herzlich hinter die Ohren und vor die Ohren und auf die glatte Stirn und deine lieben Hände, die mich bald kosen und lieben werden, dass sich mein runder Leib freuet. Dein kleines Weib. In der Malerei geht sie weiterhin ihren eigenen Weg, der aber auch in der französischen Kulturmetropole bei ihren Kolleginnen immer noch auf Unverständnis stößt. 23.02.1905. Im Atelier ist es komisch. Lauter Französinnen, die sehr amüsant sind. Ich habe nur noch große Angst vor ihnen, weil sie so leicht lachen. Sie malen aber wie vor 100 Jahren, als ob sie die Malerei von Courbet an nicht miterlebt hätten. Die meisten kennen auch nichts davon. Meine Malerei sehen sie sehr misstrauisch an, und in der Pause, wenn ich den Platz von meiner Staffelei verlassen habe, dann stehen sie mir sechsen davor und debattieren darüber. Eine Russin fragte mich, ob ich das wirklich so sähe, wie ich das da mache und wer mir das beigebracht hätte. Da log ich und sagte stolz, Mon Mari. Darauf ging ihr ein Taglicht auf und sie sagte erleichtert, ach so, sie malen, wie ihr Mann malt. Dass man so malt, wie man selber, das vermuten sie nicht. Und sie schreibt dann, dass ich so male, wie ich selbst, das können sie sich nicht vorstellen. Und da ist die Enttäuschung halt auch groß darüber, dass in diesen Akademien, ja auch in diesen freien Akademien, bei Colarossi und Julien, wo sie ja immer wieder Zeichenkurse belegt, dass auch dort die Mitstudenten nicht so offen gegenüber der neuen Kunst sind. Ihr Formverständnis, ihre Idee war immer, etwas Großes zu schaffen. Die große, einfache Form, danach hat sie gestrebt. Und das hat sie eben gemerkt, auch in Worpswede hat sie das bei den Kolleginnen und Kollegen nicht gesehen. Die waren ihr zu detailverliebt, zu kleinlich in gewisser Weise. Sie wollte immer das Große haben. Gar nicht mal das große Format, sondern das Große im Ausdruck, in der Form. Paula Modersohn-Becker träumt davon, in Paris langfristig Fuß zu fassen. Worpswede, das Dorf im Teufelsmoor, reicht ihr nicht mehr aus. Die junge Frau sucht in der französischen Hauptstadt das Große in der Kunst. Sucht Paula das auch in der Liebe? Alles Spekulation. Fakt ist, dass die Ehe zu Otto Modersohn immer stärkeren Schwankungen unterworfen ist. Kunsthistorikerin Simone Ewald. Irgendwann denke ich, kippt das denn, dass Paula Modersohn-Becker sich eingeengt fühlt, dass sie halt mehr Einfluss, mehr Ideen von außen braucht und nicht immer nur in diesen Worpsweder Kosmos, der ja doch sehr abgeschlossen ist, leben möchte. Und weil für viele Worpsweder Künstler war das ja gar nicht Ziel, sich beeinflussen zu lassen von außen, sondern man wollte aus sich selbst heraus schöpfen. Das ging dann teilweise so weit, dass man eben gerade nicht nach Paris gefahren ist, weil man keinen französischen Einfluss haben wollte und so weiter. Und das ist doch dann etwas, wo es ja zum Konflikt kommt, wo sie immer wieder sagt, ich will nach Paris, ich brauche diese Einflüsse, ich brauche neue Ideen, ich brauche dieses sprudelnde Leben, die Anregung, auch was Neues zu machen. Und da schreibt sie ja so schön, Otto ist froh, wenn er halt gemütlich abends am Ofen sitzen kann, um seine Pfeife zu rauchen. Aber das reicht mir nicht. Ne? Ich möchte was sehen von der Welt. Und das kann man ja auch nachvollziehen. So ein Winter in Worpswede damals, also ohne Telefon, ohne Fernseher, abgeschieden von der Welt und ja auch abgeschieden von dem Kunstgeschehen. Dass das so eine junge Frau dann auch irgendwann nicht mehr ausgehalten hat. Otto Modersohn bemerkt die Veränderung seiner Frau und bekennt in einer dunklen Jahreszeit 1905, zunächst ist der Mangel an wahrem Lebensgenuss ein großer Defekt unserer Ehe. Komisch, wie ich da ängstlich war. Ich fürchtete mich fast davor, was anderen der Zweck der ganzen Sache, das höchste Glück ist. Das lag natürlich in meinen Nerven. Die sind jetzt aber besser wie seit langem. Und nun wird der Punkt auch gut und gelöst. Ich hoffe auf sicheren Erfolg unserer Liebe. Das würde natürlich unser Verhältnis riesig vorteilhaft beeinflussen. Aber außerdem, unser Leben ist zu eintönig, philisterhaft geworden. Da leidet Paula sehr darunter. Sie fühlt sich so beengt dadurch. Ich ging zuerst dagegen an. Mit Unrecht. Paula hat recht. Die Suche nach dem Großen in der Kunst. Die Suche nach der Liebe im Leben. Das Leben der Paula Modersohn-Becker ist durch unzählige Briefe und Tagebucheintragungen gut dokumentiert. Aber es gibt noch Leerstellen oder auch Geheimnisse. Zum Beispiel, in welcher Beziehung sie zu Werner Sombart steht, den sie in einem Porträt festhielt. Tja, Sombart lernt sie ja Weihnachten 1905 in Schreiberhau kennen, als sie Karl Hauptmann besuchen. Und ich denke mal, sie ist fasziniert gewesen von diesem wortgewaltigen Soziologen, der ja auch ein Frauenheld gewesen sein soll. Und wahrscheinlich ganz anders aufgetreten ist als diese zurückhaltenden Worpsweder Künstler. Und Werner Sombart trifft sie dann ja nochmal in Paris. Sie schreibt dann aber auch später, dass es eine Enttäuschung gewesen ist. Wie die nun genau ausgesehen hat, wissen wir nicht. Und es gibt ja aber dieses tolle Porträt von Werner Sombart, das sich in der Kunsthalle Bremen befindet und was ich finde, was etwas ganz Dämonisches hat und ja auch so ganz maskenhaft angelegt ist mit dieser roten Kontur. Und der Sohn von Werner Sombart hat ja mal geschrieben, dass das eine Rache gewesen sei an den Vater, weil ja, sie sagen, die enttäuschte Liebhaberin gewesen sei, aber das wird ein Geheimnis bleiben. Paula schwankt in dem, was sie ist, wen oder was sie selber darstellt. Im Februar 1906 wendet sie sich an Rainer Maria Rilke. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen, während oder nach Ihrer Tournee. Ich freue mich auf Rodin und auf 100.000 Dinge. Und nun weiß ich gar nicht, wie ich mich unterschreiben soll. Ich bin nicht Modersohn und ich bin auch nicht mehr Paula Becker. Ich bin ich und hoffe, es immer mehr zu werden. Das ist wohl das Endziel von all unserem Ringen. Paula, unglücklich in ihrer Ehe, die in vielen Bereichen nicht gut läuft, berichtet Clara Rilke von ihren Problemen. Und die schreibt daraufhin ihrem Mann von dem Gespräch mit der Freundin. Februar 1906. Sie sagt, dass sie all die 5 Jahre unverheiratet lebt, eigentlich. Dass der Mann, neben dem sie lebt, nicht fähig war, aus Nervosität das geschlechtliche Zusammenkommen auszuüben. Dass sie selbst nichts gefühlt und erlebt habe als eine große Enttäuschung. Dass er nun seit einiger Zeit weniger nervös sei, dass nun aber für sie jede Annäherung zwecklos und ohne Sinn sei. Eine scheinbar ausweglose Situation für die Eheleute Paula Modersohn-Becker und Otto Modersohn. Paula sieht für sich einen Ausweg in einem endgültigen Umzug nach Paris. Sie will Worpswede ihren Mann hinter sich lassen. Clara Rilke gratuliert ihrer Freundin zu der Entscheidung. Alles Gute zum neuen Anfang. Ich schreibe es auf Knien in meinen neuen Räumen, die mich froh machen. Möge alles Neue sie hell machen und herrlich begrüßen und Schweres ihnen gut und wichtig und nichts als fruchtbar sein. Viele gute Wege in Paris wünscht Ihnen Ihre Clara Rilke. Nun habe ich Otto Modersohn verlassen und stehe zwischen meinem alten Leben und meinem neuen Leben. Wie das Neue wohl wird und wie ich wohl werde in dem neuen Leben. Nun muss ja alles kommen. Also ich denke, auch das passt wieder zu ihrer gesamten Persönlichkeit, dieser wirklich radikale Bruch dann auch. Erklärt Marina Bohlmann Modersohn. Sie hat ja wirklich die Fähigkeit, ganz radikal zu reagieren. Und sie war in Paris an einem Punkt angekommen, natürlich auch stark ermuntert durch den Bernhard Höttger, den sie kennengelernt hatte, der ja ihre Arbeit sehr schätzte. Und hat gesagt, ich kann diese ganze Worpsweder-Engigkeit, ich merke, da gibt's was anderes und das möchte ich jetzt nicht mehr. Ihre Sehnsucht ist ja nur, nicht verheiratet zu sein. Doch das Kapitel Otto Modersohn ist nicht so schnell beendet, wie er hofft. Briefe gehen hin und her. Hoffnungsvolle, enttäuschte, deprimierende. Otto an seine Frau im März 1906 nach einem Besuch bei seinem Anwalt. Soeben erhalte ich deinen Brief. Zu jeder Post rannte ich vergeblich. Oh, deine ersten Worte. Lass bald mehr folgen. Tausend Dank. Keine Nacht finde ich mehr Schlaf. Keinen Strich kann ich malen. Kein Wort kann ich lesen. Du magst dir ausmalen, wie ich lebe. Paula, alle Kisten und Kasten, alle Schubladen sind leer. Oh, diese Entdeckung, dass ich so blind war. Gib mir Hoffnung. Ich ertrag's nicht. Ich danke dir für all deine Liebe. Dass ich nicht nachgebe, ist nicht Grausamkeit und Härte. Es ist für mich selber hart. Ich tue es nur mit dem festen Gedanken, dass ich nach einem halben Jahre dich wieder quälen würde, wenn ich jetzt nicht genug prüfen würde. Versuche dich an die Möglichkeit des Gedankens zu gewöhnen, dass unsere Leben auseinandergehen können. Nun wollen wir längere Zeit nicht wieder darüber sprechen. Es hat keinen Zweck. Otto Modersohn versucht es mit Zugeständnissen. Du suchst Ergebnisse. Gut. Ziehe aus und suche sie. Und wenn dich eine Liebschaft lockt, folge ihr. Ich bleibe dir getreu. Du suchst Freiheit. Nimm alle Freiheiten. Lebe von mir getrennt mal. Müssen wir uns denn darum trennen fürs Leben? Trotz aller privaten Probleme arbeitet Paula Modersohn-Becker, schaut sich aktuelle Ausstellungen in Paris an. Das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf ihre eigene Kunst. Sie malt Frauen, die nackt auf dem Boden sitzen und ein Kind auf dem Schoß haben, zeichnet detailgetreue große Akte, malt Straßenszenen vor dem Eiffelturm, studiert unterschiedliche Kompositionen mit halbnackten Frauenfiguren. Museumsdirektor Frank Schmidt entdeckt in ihren Gemälden und Zeichnungen Verbindungen zum Werk mit einem berühmten Zeitgenossen. Die einfachen, großen Formen, außereuropäische Kunst, das hat sie interessiert. Und das verbindet sie interessanterweise eben auch mit Picasso, der zur gleichen Zeit in Paris war, der die gleichen Sachen gesehen hat, in die gleichen Museen gegangen ist. Sie hat im Louvre eine ägyptische Priesterinnenfigur gezeichnet und die identische Figur hat auch Picasso gezeichnet. Also die beiden haben sich dasselbe angeschaut, ohne voneinander zu wissen. Und es gibt Werke 1906 bei Paula Modersohn-Becker, die an Picasso erinnern, obwohl Picasso diese Werke zu der Zeit nicht ausgestellt hat und man sie nicht kennen konnte. Also die haben beide so denselben Spirit gehabt, sie haben sich für dieselben Dinge interessiert und sind zu ähnlichen Lösungen gekommen. Das finde ich ganz spannend. Es wird ja immer gerätselt zum Beispiel, ob sie Picasso kannte. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die beiden sich jemals getroffen haben. Aber die Parallelen in der künstlerischen Entwicklung sind ja schon frappierend. Und man fragt sich natürlich, haben die beiden sich mal im Café getroffen? Aber wer da wen beeinflusst hat oder ob sie sich überhaupt beeinflusst haben, ist schwer zu sagen, weil manchmal gibt es ja auch einfach zur selben Zeit, unabhängig voneinander, ähnliche künstlerische Lösungen. Man muss ja immer vorsichtig sein, es gibt keine Erwähnung. Paula Modersohn-Becker hat ja Tagebuch geschrieben, es gibt Briefe, andere haben über sie geschrieben. Es wird nirgendwo erwähnt, dass sie Picasso gekannt hat. Man muss aber auch sagen, Picasso war zu der Zeit ja auch noch nicht bekannt. Beide haben sich ja beeinflussen lassen, einmal von der ägyptischen Skulptur zum Beispiel oder auch von afrikanischen Masken, die in Paris ja zum Beispiel im Ethnographischen Museum ausgestellt waren. Und beide fangen ja um 1906, 7 an, oder Picasso eigentlich später als Paula Modersohn-Becker, zu so vereinfachten Bildnissen zu kommen, wo das Gesicht eigentlich eher maskenhaft aufgefasst ist. . 1906 malt Paula Modersohn-Becker mehr und mehr Selbstporträts. Meist schaut sie ernst mit großen braunen Augen aus dem Bild heraus, die Haare hochgesteckt. Sie abstrahiert ja tatsächlich. Das kann man ja sehr schön sehen an ihren Selbstporträts. Sie hat also wie kaum eine Künstlerin ihrer Zeit hat sie Selbstporträts gemalt. So ein bisschen als vielleicht Selbstvergewisserung. Es gab eine Zeit, da hat sie so jedes Jahr ein, zwei gemalt. Kann man vielleicht sagen, das ist so ein bisschen, so verändere ich mich, so verändert sich mein Stil. Aber dann 1906 malt sie unglaublich viele. Sie ist sehr mit sich beschäftigt, mit ihrer Entwicklung als Künstlerin. Sie will sich von Otto Modersohn trennen. Sie möchte in Paris leben, merkt natürlich, ich muss natürlich auch Geld verdienen, um da leben zu können und so weiter. All diese existenziellen Probleme, die kommen dazu. Und dann beschäftigt sie sich mit sich selbst. Aber wenn man diese Porträts anschaut, da gibt es ein paar, wo man sie wiedererkennen kann. Aber es gibt auch einige, wo sie sehr maskenhaft ist, wo sie einfach gar nicht mehr sich selbst darstellt, sondern einfach auch so einen Archetypus darstellen möchte. Wo man sich schon fragen kann, sind es überhaupt Selbstbildnisse oder will sie einfach ein bestimmtes Menschenbild darstellen? Zum Beispiel die Körper reduziert sie ja auf so geglättete Volumina. Und es gibt ja zum Beispiel keine richtigen Knie oder Ellbogen. Später gibt es ja auch keine ausgeführten Hände oder Füße mehr. Und ja, es gibt diesen Vorwurf. Aber gerade hier in der Zeichnungsausstellung sieht man ja, dass sie es sehr wohl konnte, dass sie das alles gelernt hat, aber dass es eben halt ihre künstlerische Idee gewesen ist, ihr künstlerischer Wille, das eben nicht so detailliert und ausgeführt zu zeichnen, weil sie was anderes vorhatte. Sie spricht ja immer von der großen Einfachheit von Form und Farbe. Und gerade durch diese Reduzierung der Form wollte sie zu einem stärkeren Ausdruck kommen. Rainer Maria Rilke schwärmt dem Wuppertaler Sammler und Baron von der Heydt in einem Brief von Paulas Kunst. Das Merkwürdigste war, Modersohns Frau an einer ganz eigenen Entwicklung ihrer Malerei zu finden. Rücksichtslos und geradeaus malend. Dinge, die sehr worpswedisch sind und die doch nie einer sehen und malen konnte. Und auf diesem ganz eigenen Wege sich mit Van Gogh und seiner Richtung seltsam berührend. Paula geht ihren Weg in ihrem künstlerischen Ausdruck. Experimentiert mit schwarzen Umrisslinien, mit flächigen Formen. Ringt um Form und Farbe, während Otto Modersohn weiter um seine Ehefrau kämpft. Er will noch einmal mit ihr nach Amrum, vielleicht um die alten, besseren Zeiten heraufzubeschwören. Doch Paula lehnt ab. Wie habe ich dich geliebt? Lieber Roter, wenn du kannst, dann halte deine Hände noch eine Zeit über mich, ohne mich zu verurteilen. Ich kann jetzt nicht zu dir kommen. Ich kann es nicht. Ich möchte dich auch an keinem anderen Ort treffen. Ich möchte jetzt auch kein Kind von dir haben. Ich fühle mich selbst unsicher, da ich alles, was in mir und um mich sicher war, verlassen habe. Es waren schwere Jahre und es war ihre Entscheidung, ich will das alles gar nicht mehr. Ich möchte jetzt für mich sein und allein leben. Und das hat sie ja auch versucht in Paris dann. Und dann kamen eben ja diverse Freunde, eben unter anderem auch Karl Hauptmann, der sich ja auch gerade da hat seine Frau sitzen lassen, hat sich in Worpswede verliebt in eine junge Malerin. Hatte ja im Grunde genommen auch, ja, war es auch eine schwierige Situation. Und der hat ja auch Otto Modersohn dann einen Brief geschrieben und hat gesagt, also jetzt aber bleiben Sie hart. Der gemeinsame Freund Karl Hauptmann, oder doch mehr der Freund von Otto Modersohn, richtet sehr klare Worte an den verlassenen Ehemann. Liebster Otto Modersohn, lassen Sie mich Ihnen in Eile sagen, seien Sie stolz und hart. Wenn Sie kalt sind, wird die Frau warm werden. Man muss hart sein, wenn bei anderen der Egoismus in hellen Flammen aufbrennt. Und wer nicht mit Ihnen ist, ist wider Sie. Streng und klar. In treuer Freundschaft und in der ganzen Hoffnung, dass Ihre Frau rechtzeitig noch zur Besinnung kommt. Und auch Paula bleibt nicht verschont von einem Ratschlag des Schriftstellers Hauptmann. Erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, dass Sie augenblicklich nicht erkennen, welche Bitternisse Sie heraufrufen, nicht nur über Ihre mir teure Umgebung, auch und vor allem über sich selbst. Es war nicht schwer, in Ihnen jenes unbestimmte und unstete Sehnen ohne Ziel zu erkennen, das die Menschen zu Abenteuern um jeden Preis bereit macht. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dieser irrlichterlierenden Dränge Herr zu werden, ich bitte Sie im Gefühl der herzlichen Freundschaft, die ich für das Modersohnsche Haus empfinde, es schnell und aufrichtig und einmal streng gegen sich und mutig und gütig für andere zu tun. Und, ehe es zu spät ist, auch für Sie, in den Frühling Ihrer Moore heimzukehren. Es wird viel Freude sein, und Sie werden sich und anderen viel Leid ersparen. Paula entgegnet ihm einige Tage später sehr entschieden: Ich kann nicht anders. Ich habe mich ganz in Ottos Hände gelegt und habe 5 Jahre gebraucht, um wieder frei davon zu werden. Ich habe 5 Jahre neben ihm gelebt, ohne dass er mich zu seiner Frau machte. Das war Tierquälerei. Und wenn er jetzt leidet, so habe ich wahrlich meinen Teil schon vorher gehabt. Auch die Mutter in Bremen muss beruhigt werden. Paula schreibt ihr im Mai 1906: Ich fange jetzt ein neues Leben an. Stört mich nicht. Lasst mich gewähren. Es ist so wunderschön. Die letzte Woche habe ich gelebt wie im Rausche. Ich glaube, ich habe etwas vollbracht, was gut ist. Seid nicht traurig über mich. Wenn mein Leben mich nicht wieder nach Worpswede führen sollte, so waren die 8 Jahre, die ich da war, sehr schön. Das enge Umfeld reagiert unterschiedlich auf ihr neues Leben in Frankreich. Bernd Höttger und seine Frau Lee, beide eine große Stütze für sie in Paris, machen sich Sorgen um die Freundin. Denn sie hat wohl auch irgendwann sehr schlecht ausgesehen und war sehr abgemagert. Und Höttger sagt auch an einer Stelle, wir wissen gar nicht, ob sie sich überhaupt noch richtig ernährt. Und die hatten auch Sorge, dass sie das Leben allein nicht bestehen würde. Und was auch interessant ist, dass sie in Paris, besonders in der letzten Zeit, ja eigentlich außer Höttgers und Rilkes, mit denen sie gerne verreist wäre, irgendwo an die französische Küste irgendwo. Und da hat auch Rilke gesagt, also jetzt nicht, vielleicht ein anderes Mal. Aber jetzt geht es gar nicht. Also sie war wirklich ziemlich allein gelassen auch. Und in dieser Situation hat auch Bernhard Höttger gesagt, also ich würde Ihnen raten, so spielen Sie nicht zu sehr mit Ihrem Schicksal. Es wäre vielleicht doch besser, Sie arrangierten sich und es wartet da jemand auf Sie, der Sie liebt und der alles für Sie tut und der Ihnen auch die Freiheit lässt. Ja, und so hat sie sich dann umentschieden. Nach all den Trennungsprozessen, dem Schmerz, der Hoffnung und der Freude auf ein neues Leben, gibt es einen Bruch, plötzlich und unerwartet. Paula möchte zurück ins Dorf, nach Worpswede. Zurück zu den Künstlern und Künstlerinnen, die sie nicht verstehen. Zurück zur Stieftochter, zum Ehemann. Lieber Otto, wenn du mich überhaupt noch nicht aufgegeben hast, so komme bald her, dass wir uns versuchen, wiederzufinden. Der Umschlag in meiner Meinung wird dir merkwürdig vorkommen. Ich armes Menschlein, ich fühle nicht, welches mein richtiger Weg ist. All diese Verhältnisse sind über mich gekommen und ich fühle mich dennoch ohne Schuld. Ich will euch ja nicht peinigen. Deine Paula. Woher der plötzliche Umschwung? Briefe und Tagebücher geben darauf keine klare Antwort. Marina Bollmann-Modersohn versucht eine Erklärung. Ich glaube, dass am Ende sie das auch verinnerlicht hat und gesagt hat, tatsächlich an der Seite dieses Menschen habe ich doch meine größte Ruhe. Er hat ja auch dann gesagt, also als sie ihn mit ihren definitiven Trennungsabsichten konfrontiert hat, gesagt, weißt du, ich habe doch ganz, ganz großes Verständnis für dich und nimm dir alle Freiheit und ziehe aus. Und er ist sogar so weit gegangen und hat gesagt, wenn dich eine Liebschaft lockt, so bitte mach es, ich bin in deinem Hintergrund und ich warte hier auf dich und egal, was du machst. Also da gehört schon einiges dazu. Ich werde in mein früheres Leben zurückkehren, mit einigen Änderungen. Ich habe diesen Sommer gemerkt, dass ich nicht die Frau bin, alleine zu stehen. Außer den ewigen Geldsorgen würde mich gerade meine Freiheit verlocken, von mir abzukommen. Und ich möchte so gerne dahin gelangen, etwas zu schaffen, was ich selbst bin. Es war sicher auch ein kleiner Wermutstropfen, natürlich zu sagen, das breche ich jetzt ab und ich gehe zurück. Auf der anderen Seite aber hat sie sich sehr, sehr positiv und freudig geäußert über diesen Gedanken, dass sie zurück in ihr Atelier könnte. Und da hat ja auch dann Otto Modersohn noch viel getan, damit es noch heller und freundlicher und schöner wurde. Und das ist also auch ganz eindeutig, dass ihr klar war, dass sie da ihre größte oder eine große Freiheit leben könnte in den neuen Zusammenhängen. Die Unterkunft in Paris geräumt. Mit all ihren Habseligkeiten, mit ihren Ideen und Anregungen aus Paris kehrt sie zurück nach Worpswede, wenn auch unter etwas anderen Vorzeichen. In dieser Zeit malt sie ein Bild, das zu ihren wichtigsten gehören wird. Ein sehr ungewöhnliches Selbstporträt. Wir haben ja hier das eigentlich ihr bedeutendes Werk in der Sammlung, das sogenannte Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag, wo sie sich nackt darstellt, der erste weibliche Selbstakt auch der Kunstgeschichte, 1906 in Paris gemalt. Man hat immer spekuliert, ja, wollte sie Ausstellungen machen, wie hätte sie sich präsentiert? Wenn sie dieses Bild eingereicht hätte in einem Salon d'Automne, in einem der Salons, der Salon des Indépendants in Paris, wäre es, glaube ich, abgelehnt worden. Weil das natürlich nicht möglich war, dass die Künstlerin sich nackt darstellt und das dann auch öffentlich ausgestellt wird. Also das ist schon sehr, sehr weit und kompromisslos, wohin sie gegangen ist. Und das zeichnet ihr Werk tatsächlich aus. Halbnackt blickt sie aus dem Selbstbildnis zum 6. Hochzeitstag heraus. Um die Hüften ein weißes Tuch geschlungen. Die Haare zum Kranz geflochten und vor den nackten Brüsten die berühmte Bernsteinkette, die sich heute im Besitz der Paula Modersohn-Becker-Stiftung befindet. Und sehr auffällig, der gewölbte Bauch, den die Frau mit ihren Händen umfasst, als wollte sie ihn schützen, auf ihn ganz besonders hinweisen. Und dann schließlich, worauf das Selbstbildnis hinzuweisen scheint, eine neue große Zäsur im Leben von Paula Modersohn-Becker. Die Künstlerin wird schwanger. Paris und das freie Leben sind in weite Ferne gerückt. Im Juni 1907, wenige Monate vor der Geburt, schreibt sie ihrer Mutter: Das Ding, was du Rembrandt nennst, puckert, glaube ich. Ich kann daraus nicht klug werden. Finde überhaupt, dass ein Menschlein entsetzlich lange dauert, ehe es wird. Mir kommt es vor wie 3 bis 4 Jahre. Anfang November ist es dann endlich soweit. Die Wehen setzen ein. Paulas Mutter schildert in einem Brief das wichtige, schmerzvolle, aber erfreuliche Ereignis. Gegen 2 Uhr hat der Arzt Paula chloroformiert und das Kind mit der Zange geholt. Es ist wahrhaft eine prachtvolle Dern, groß und entwickelt wie 3 Wochen alt. Sie hat den Kopf voller brauner Haare, blanke Äuglein und gestikuliert lebhaft mit den Armen umher. Paula liegt in ihren schneeweißen Kissen unter ihren geliebten Gauguins und Rodins. Durch die kleinen, weißgetupften Fenstergardinen lacht die Wintersonne und die roten Geranien stehen davor und lachen ihr entgegen. Freude, Stolz, Erleichterung sprechen aus den Zeilen der Mutter. Doch die Freude währt nicht lang. Denn kurze Zeit später muss sie ihrer anderen Tochter Milli mitteilen: Leider hat Paula seit 2 Tagen störende Schmerzen im Bein. Als wir das hörten, fürchteten wir beim ersten Wort Venenentzündung. Das ist aber zum Glück nicht der Fall, sondern es scheint eine Art Nervenschmerz zu sein. Der Arzt, ihr Bruder Kurt, verordnet der Wöchnerin Bettruhe. Das würde reichen, weitere medizinische Unterstützungen seien nicht nötig. Fast 3 Wochen darf sie das Bett nicht verlassen und sich nicht groß bewegen. Schließlich, am 20. November, erlaubt der Arzt, Paula Modersohn-Becker aufzustehen, ins Wohnzimmer zu ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter zu gehen. Ein besonderer Tag, der besonders zelebriert werden soll. Clara Rilke hat die Szene aufgeschrieben. An das Fußende ihres Bettes ließ sie einen großen Spiegel stellen und kämmte davor ihre schönen Haare, flocht sie zu Zöpfen und machte sich eine Krone daraus. Sie steckte sich Rosen an, die man ihr geschickt hatte, und ging dann, als Mann und Bruder sie stützen wollten, leicht vor ihnen her ins andere Zimmer, wo die Lichter angezündet waren, der Kronleuchter, ein Barockengel mit einem Lichterkranz um den Leib und viele andere Kerzen. Paula ist gerührt. Nun ist es fast so schön wie Weihnachten, sagt sie, als sie ihre kleine Tochter im Arm hält. Doch dann atmet Paula schwer, muss den Fuß hochlegen und bricht unvermittelt zusammen. Mit den Worten auf den Lippen: Wie schade. Eine Embolie hat zum Tod geführt. Das ist insofern auch so dramatisch, weil es ja wirklich, wenn man so will, nicht hätte sein müssen. Es ist ja ärztlich übersehen worden. Es ist ja falsch eingeschätzt worden. Und letztlich auch, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber der Bruder Kurt war ja Arzt. Und auch der hat nicht gesehen, dass sie, ich glaube, sie hatte sehr starke Venen oder Krampfadern, sehr starke Probleme mit den Beinen. Und er hätte eigentlich im Vorfeld vielleicht man auch schon sehen können, dass da Vorsicht geboten war. Heute würde sowas ja überhaupt gar nicht mehr passieren. Die Familie ist entsetzt. Ebenso die Freunde und Künstlerkollegen und Kolleginnen in Worpswede. Fassungslosigkeit aller Orten. Paula Modersohn-Becker ist tot. Mit gerade 31 Jahren. Rund 750 Gemälde hinterlässt sie und an die 1000 Zeichnungen. Nur wenige Menschen kennen zu ihren Lebzeiten das Werk von Paula Modersohn-Becker. Aber warum hat man denn ihre Bilder nicht geschätzt zu Lebzeiten? Sie hat sie auch nie ausgestellt. Also man konnte sie gar nicht sehen. Sie hat auch gesagt, ich bin noch nicht so weit, ich möchte die Sachen nicht zeigen, weil sie gemerkt hat, dass, wenn sie es mal gezeigt hat, dass das auf Widerstände gestoßen ist. Und dann hat sie es schon von vornherein gelassen. Sie war kompromisslos zu sich selbst, zu ihrer Kunstauffassung. Und deswegen ist es gar nicht so verwunderlich, dass zu Lebzeiten eben die Sachen auch nicht gezeigt wurden. Und die, die sie gesehen haben, teilweise auch mit Befremden reagiert haben. Zeit ihres Lebens verkaufte Paula Modersohn-Becker vermutlich nur 5 Bilder. Förderlich war das für ihre Karriere nicht. Nach ihrem Tod steigt ihre Bekanntheit, dank des Engagements von Freunden und Familie. Nach ihrem Tod gab es dann 1913 so eine Wanderausstellung, die auch in Hagen war. Und alle hatten wahrscheinlich gehofft, Herr Osthaus kauft jetzt ganz viel Paula Modersohn-Becker. Aber er hat ein Bild aus der Ausstellung gekauft, ein Selbstbildnis. Und die Mutter Modersohn hat ihm geschrieben, hat sich dafür bedankt und hat gesagt, warum er gerade dieses Bild genommen hätte. Und sagt, das ist das einzige Bild, wo ich ihre Tochter überhaupt wiedererkannt habe. Und auch selbst das, ist dieses berühmte Selbstbildnis aus Essen, ist ein Bild, was eher an ein ägyptisches Mumienporträt erinnert als an die Künstlerin. Aber bei den anderen, also bei den anderen hätte ich sie ja noch nicht mal erkannt, bei den anderen Selbstbildnissen. Auch nach ihrem Tod, da haben sich Otto Modersohn und Heinrich Vogler sehr für Ausstellungen eingesetzt. Und die erste große Ausstellung gab es, glaube ich, im Volkwang-Museum bei dem Karl-Ernst-Osthaus in Hagen. Und dann ging das so ganz, ganz langsam, aber immer noch mit sehr viel Unverständnis und Kritik und so weiter. Und eigentlich der Durchbruch kam ja sehr, sehr spät. Vielleicht ab 1909, 10, 11, dann ging das so langsam los, dass Werke überhaupt wahrgenommen wurden. Dann ging es allerdings relativ schnell. Auch Verkäufe, Museumssammlungen, die Kunsthalle Bremen, aber auch andere haben Werke gekauft. August von der Heydt war einer der ersten großen Sammler, der eine große Sammlung hat jetzt im von der Heydt Museum in Wuppertal, der sich begeistert hat durch die Vermittlung von Bernhard Höttger. Tatsächlich ist er aufmerksam geworden und hat dann im großen Stil gekauft. Bernhard Höttger, der Freund aus den Pariser Tagen. Er ist der Mann, der auch das Paula Modersohn-Becker Museum entwarf, in dem Direktor Frank Schmidt nun sitzt. Höttger spielt eine besondere Rolle für das Vermächtnis der Künstlerin. Bernhard Höttger hat nach dem Tod von Paula Modersohn-Becker sich sehr eingesetzt, auch das Werk zu verbreiten und hat immer wieder versucht, auch Sammler dafür zu gewinnen, Werke zu kaufen von ihr. Und Roselius ist in den 20er Jahren ist mit Höttger bekannt geworden, die haben sich angefreundet. Und Roselius hat Höttger gebeten, einige Gebäude in der Böttcherstraße zu bauen. Ludwig Roselius, Kaffeehändler und angesehener Bremer Bürger, hatte schon Heinrich Vogeler aus Worpswede unterstützt. Er ist sehr angetan von Paula Modersohn-Beckers Arbeiten. Ich denke, es hat ihn diese Klarheit gereizt in ihren Werken, dass sie eben so ein urwüchsiges Verständnis von Kunst hatte und auch transportiert hat. Worpswede natürlich, ihn hat der Heimatgedanke durchaus interessiert, also dass sie hier eine Künstlerin aus der Region ist, dass sie aus Worpswede ist oder dass sie dort auch gelebt hat, aber dass sie eben dann das verdichtet hat zu einem so großartigen Werk, das zu Lebzeiten der Künstlerin eben gar nicht wahrgenommen wurde und erst später dann nach ihrem Tod richtig gewürdigt worden ist. Und dass er eben so viele Werke, er hatte 80, 90 Werke von ihr, wirklich eine große Sammlung zusammengetragen, das zeigt ja schon, wie er sie dann wirklich sehr geschätzt hat. Roselius hat eben dann angefangen zu sammeln, hat also wirklich die größte Sammlung der Künstlerin zusammengetragen, war sehr von ihr begeistert, hat gesagt, das ist die bedeutendste deutsche Malerin, die wir haben. Und so hat er sich dafür entschieden, das Haus nach ihr zu benennen. Der Klinkerbau ist das erste Museum, das einer Künstlerin gewidmet wird. Trotzdem gerät Paula Modersohn-Becker in Vergessenheit. Erst in den 1980ern erfährt sie durch die Frauenbewegung neue Beachtung, die sie als Künstlerin und als Frau in den Blick nimmt. Ein Blick, der je nach Perspektive ein anderer sein kann. Paula Modersohn-Becker, die zu früh gestorbene Mutter, die verkannte Künstlerin, Die Künstlerin, die von ihrem Mann an ihrer Selbstverwirklichung gehindert wurde? Paula Modersohn-Becker werden verschiedene Rollen zugeschrieben. Das Opfer, das sich gegen ihren Mann als Künstlerin behaupten musste. Die unerkannte Wegbereiterin des Expressionismus, die vor ihrem künstlerischen Höhepunkt gestorben ist. In der Rezeption wird immer wieder gesagt, die Unvollendete, die Frühvollendete, was hätte aus ihr werden können. Also diese Geschichte wird immer erzählt. Interessanterweise wird das bei Franz Marc oder August Macke nicht. August Macke ist viel früher gestorben als sie. Aber da wird nicht gesagt, ein Frühvollendeter oder ähnlich. Also das wird bei ihr sehr besonders betont. Was wäre aus ihr geworden? Im Kindbett gestorben sozusagen. Also das wird als große Tragödie gesehen, aber das auch als Interesse an ihrer Figur. Sie gilt ja heute als eine Wegbereiterin der Moderne. Und das hat Uwe Schnede ja so schön beschrieben, dass sie ja eigentlich in einer Zeit wirkt, in der für ihre Kunst noch gar kein Raum ist. Also zum Beispiel die Brücke-Künstler, die kommen ja erst viel später, der Blaue Reiter kommt erst viel später und dass sie eigentlich allein auf weiter Flur steht mit ihrer Kunst. Sie hat ja auch Zeit ihres Lebens nur ein paar Bilder verkauft an Freunde, hat nur ein paar Mal ausgestellt und ihr fehlt ja komplett das Publikum, auch das Verständnis für ihre Kunst fehlt ja. Und das ändert sich ja erst mit ihrem Tod. Das ist dann die Ungerechtigkeit der Kunstgeschichte und des Kunstmarktes, dass ihr Ruhm ja eigentlich erst nach ihrem Tod eintritt. Und die Anerkennung. Und diese Anerkennung hat ja auch gebraucht zu wachsen. Ich glaube, sie wird für viele Sachen vereinnahmt und das ist auch irgendwo auch in Ordnung, das machen wir ja alle, dass wir uns Leute herausgreifen und bestimmten Aspekt herausgreifen. Und es ist natürlich auch eine schöne Erzählung, dass man sagt, man hat sie nicht geschätzt, man hat nicht ihr Talent erkannt, auch der eigene Mann nicht und so weiter. Und sie musste kämpfen und sie hat sich trotzdem durchgesetzt. Das kurze Leben der Paula Modersohn-Becker hinterlässt große Spuren. Biografien erscheinen, Filme, vermehrt Ausstellungen. Simone Ewald berührt eine Sache besonders. Ich finde immer wieder beeindruckend dieser ganz eigene Stil, diese ja, ganz autonome Bildkreation, dass sie da unbeirrt ihren eigenen Weg gegangen ist. Das ist erstmal natürlich, also persönlich eine große Leistung, aber eben halt auch als Künstlerin so unbeeindruckt vom Publikum zu sein, vom Markt auch so unabhängig zu arbeiten, weil man eben halt ein Ziel vor Augen hat, ein bestimmtes künstlerisches Ziel, das sie ja hatte und wo sie sich ja jahrelang immer dran abgearbeitet hat. Also sie hat ja zum Beispiel ein und dasselbe Motiv immer wieder variiert über Jahre auch, bis sie halt wirklich dahin gekommen ist, wo sie hin wollte. Paula Modersohn-Becker hat im 21. Jahrhundert, fast 100 Jahre nach ihrem Tod, längst Eingang in die Kunstgeschichte gefunden. Frank Schmidt ist begeistert. Dann sind im Moment natürlich ganz viel Interesse an Ausstellungen, Retrospektiven. Die Schirn-Kunsthalle hat eine große Ausstellung gemacht mit vielen Besuchern. Es waren davor Ausstellungen in Kopenhagen, in Paris. 2024 wird es sogar zwei Sonderausstellungen in Amerika geben, in Chicago. Das Interesse der internationalen Kunstszene an ihr ist groß, da ist sie jetzt ein Begriff und das wird sich auch weiterentwickeln. Das MoMA hat vor einigen Jahren ihr letztes Selbstbildnis angekauft, 1907, und in der Sammlung des MoMA ist es das früheste Bild einer Malerin. Und die haben natürlich auch gemerkt, wir sind das Museum für moderne Kunst. Und wir haben gesammelt Van Gogh und wir haben Magritte und de Kooning und Picasso und wie sie alle heißen gesammelt. Aber wir haben keine Künstlerinnen gesammelt. Merit Oppenheim mit der Pelztasse, die ist später, die kennt man da. Aber die merken natürlich auch, da ist so ein weißer Fleck, da ist eine Fehlstelle und die kann man mit Paula Modersohn-Becker eben gut schließen. Und da hängt es in unmittelbarer Nähe zu den Demoiselles d'Avignon im MoMA, in der Ständigen Sammlung. Also da sieht man dann plötzlich auch die Bezüge. Die Demoiselles d'Avignon von Pablo Picasso, 1907 entstanden, zeigt fünf nackte oder halbnackte Frauen mit maskenhaften Gesichtern aus unterschiedlichen Perspektiven und in aufgebrochenen Formen. Paulas letztes Selbstporträt ist stark vereinfacht in Form und Farbe. In der linken Hand hält sie zwei Blumen. Die rechte hat sie auf ihren schwangeren Bauch gelegt. Mit großen, dunklen Augen blickt sie wieder einmal aus dem Bild heraus. Das Museum of Modern Art in New York schreibt auf seiner Homepage: In diesem Kunstwerk, das sie in ihrem Todesjahr gemalt hat, kennzeichnen ihr maskenhaftes Gesicht in Kombination mit den dicken Farbflächen auf ihrer Stirn und ihrem rechten Augenlid, der buchstäblichen Schnitzerei einer Blume in ihre Wange, wahrscheinlich mit dem Ende eines Pinsels ausgeführt, und der lebendigen expressionistischen Farbpalette Modersohn-Becker als wegweisende Zeitgenossin von Henri Matisse und Pablo Picasso. Wenn man aus unserer Sicht heute die Bilder betrachtet, dann ist es dieses Zeitlose. Ihre Werke, ihre Menschen, die sie darstellt, haben irgendetwas Zeitloses. Die sind so ein bisschen aus jedem Zusammenhang herausgerückt. Häufig weiß man gar nicht, wo die sich befinden. Sie sind also auch aus Zeit und Raum so ein bisschen rausgehalten. Sie hat ja dann auch 1906 stärker wieder angefangen, Akte zu malen. Ich glaube, das entsprach auch ihrem Bedürfnis, die Menschen zu entkleiden. Und damit entkleidet man sie ja auch ihres Zeitbezuges. Und wenn man sich dann diese maskenhaften Gesichter manchmal anschaut, dann ist man einfach an solche Archetypen erinnert. Das hat sie, glaube ich, an den Menschen interessiert. Das Grab von Paula Modersohn-Becker ist heute noch zu besichtigen. Es liegt neben der großen Kirche im Ort Worpswede. Ein länglicher Sockel aus Klinkerstein, darauf die Skulptur einer halbliegenden Frau mit einem Baby auf dem Schoß. Bernhard Höttger hat den Grabstein entworfen. Paula Modersohn-Becker hatte sich ihr Grab ganz anders vorgestellt. Ich habe manchmal an mein Grab gedacht. Und wie ich es mir anders denke als das andere. Es muss gar keinen Hügel haben. Es sei ein viereckig, längliches Beet mit weißen Nelken umpflanzt. Darum läuft ein kleiner, sanfter Kiesweg, der wieder mit Nelken eingefasst ist. Und dann kommt ein Holzgestell, still und anspruchslos und da, um die Wucht der Rosen zu tragen, die mein Grab umgeben. Und vorne im Gitter, da sei ein kleines Tor eingelassen, durch das die Menschen zu mir kommen. Und hinten seien eine kleine, anspruchsvolle, stille Bank, auf der sich die Menschen zu mir hinsetzen. So soll es sein. Dass da eine Schale stünde, in die man mir frische Blumen setzte, das wollte ich wohl. Ich bin glücklich, glücklich, glücklich. Eine lange Nacht über Paula Modersohn-Becker. Eine Sendung von Berit Hempel. Es sprachen Lisa Biel, Bruno Vinzen, Tom Jacobs, Daniel Berger und Christina Pucciata. Ton und Technik Jens Müller. Regie Burkhard Reinartz. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Schreiben Sie uns unter langenacht@deutschlandradio.de und sagen Sie uns, ob Ihnen die lange Nacht gefallen hat. Und abonnieren Sie uns als Podcast. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Fürsorge und Menschenwürde. Über die unsichtbare Arbeit, die Menschen für andere leisten und manchmal auch für sich. Und die nicht gesehen und nicht gewürdigt wird. Bis dahin.